Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot das Beste und Schlechteste aus dem Jahr 2015. Und dieses Mal habe ich wieder Gäste und die stellen sich jetzt mal ganz kurz einfach vor. Hallo, ich bin Niklas. Ich bin Tobi. Sind beides Kollegen von mir. Wir arbeiten alle in einem Kino oder wir jobben alle in einem Kino. Dadurch kann man schon betonen oder behaupten, dass wir alle absolute Experten sind. Also eher das Gegenteil. Also wir sind auf jeden Fall Leute, die hier Filme aussuchen, die wir persönlich gut oder schlecht fanden. Und das hat damit zu tun, wenn wir diese Filme auch gesehen haben. Also wird hier keiner 50 Shades of Grey auf dieser Liste finden, weil wir den alle gar nicht erst gucken wollten. Also nicht wundern, wenn er bei unseren schlechtesten Filmen nicht erwähnt wird, weil wir können ihn nicht beurteilen, aber er hat uns auch nicht interessiert. Also sagt ja auch was aus. Und insofern könnten wir eigentlich einfach anfangen. Ich weiß nicht, ob, also ich würde jetzt nicht unbedingt nach einem bestimmten Muster gehen, was zuerst rauskam in dem Jahr. Aber man sollte vielleicht noch betonen, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, dass wir nach dem deutschen Release gehen. Das heißt, es zählen natürlich auch Filme, die 2015 bei uns rausgekommen sind, aber schon 2014 in den USA. Also ich habe dann später ein paar konkrete Beispiele aus meiner Liste. Aber das nur sollte man bedenken, es geht hier nicht, wir halten uns nicht nach dem amerikanischen Veröffentlichungsplan. Und insofern weiß ich nicht, ob irgendwer irgendwas nennen möchte oder ob ihr eine klare Liste habt, was das allerbeste war und wir uns eher nach unten arbeiten oder nach oben. Sollen wir vielleicht mal mit einem anfangen, den wir bestimmt alle gesehen haben, wie Birdman. Birdman auf jeden Fall. Also, ja, fanden wir auch alle gut eigentlich, denke ich. Also ich glaube, wir waren alle. Ich fand ihn allerdings, mein Problem war, er war ein bisschen zu sehr, also er war ein bisschen overrated. Also als ich ihn dann gesehen habe, das war das Problem, da hatte er bereits die Oscars gewonnen und all das. Und jeder hat über diesen Film geredet und vielleicht war dadurch dann die Erwartung so, oh, er muss mich jetzt völlig vom Hocker hauen. Und das hat nicht. Ich fand ihn cool, ich fand ihn gut. Ich habe auch mit Niklas nochmal darüber geredet, dass ich immer noch Teile aus diesem Film nicht verstehe. Gebe ich auch zu, also ich verstehe nach wie vor nicht. Darf man mir gerne erklären, was der Komet am Anfang soll, der auch am Schluss vom Film nochmal vorkommt, was genau der bedeutet und was sind diese Quallen oder Robben, die am Strand rumliegen. Am Ende als dann... Genau, und die kommen, zwischendurch kommt es ja auch mal vor. Und ich verstehe nicht, also man kann natürlich interpretieren, ob, ich habe gesagt, der Komet... ist der sinkende Stern dieses Hauptdarstellers oder was er bedeuten soll. Aber eben, unabhängig davon, ohne alles verstanden zu haben, war er vor allem technisch, fand ich ihn halt echt cool gemacht. Also diese Art, Schnitte zu verstecken, sieht man... Die fand ich allerdings tatsächlich sehr offensichtlich. Ja, voll, wollte ich auch gerade sagen. Also, aber die hat, wo er rausgeht in dieser Unterhose, fandet ihr den offensichtlich? Es ist schon oft, dass man, wenn man dann sieht, wenn die Kamera auf den Boden geht und dann erst wieder, dann weiß man, okay, alles klar, da ist ein Schnitt drin. Ganz, ganz offensichtlich fand ich das bei dieser Szene, wo er vor dem Haus sitzt und das dann am Haus hochgeht und dann wieder runter. Also ich meine schon, weil es ja nicht geht, weil der Film über 3-4 Tage spielt, aber halt nie schneidet. Also es geht ja einfach gar nicht. Er muss ja, wenn es plötzlich wieder morgen ist, muss er ja geschnitten haben. Oder einmal geht er in so einen Pub rein, dann läuft er mitten schwarz und dann ist das ganze Bildschirm schwarz. Das ist absolut logisch, dass er geschnitten hat. Aber trotzdem macht man sich in der Regel nicht die Mühe, das so sehr zu verstecken. Das stimmt. Ich wusste tatsächlich auch, bis ich den Film gesehen habe, nicht, dass das diesen One-Shot-Aspekt, da war mir nicht bewusst. Ich habe davon nie gehört. Ich habe den Film halt bei den Oscars gesehen und dachte, ach cool. Ja. Habe mich dann auch nicht weiter informiert und dann habe ich ihn eben angeguckt und dann war das plötzlich so. Es war dann sehr überraschend. Ich hatte schon die ersten Witze darüber gehört, für besten Schnitt auf jeden Fall Birdman nominiert. Oh Mann, also das haben sie so breit getreten. Aber eigentlich ist das ein guter Segway für einen anderen Film 2014, den ich ansprechen möchte, den du, 2015, den du dir gerade erst angeguckt hast, der wirklich keinen Schnitt hatte, der nicht gemogelt hat dabei, sondern das wirklich nicht gemacht hat, Victoria, um einen der vielen guten deutschen Filme dieses Jahr zu nennen, meiner Meinung nach. Oh ja. Den fand ich, Niklas, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich hätte ihn vorführen sollen, aber das ist leider ausgefallen. Das hat mich sehr geärgert. Das ist mies. Aber den fand ich wirklich, das war wirklich was ganz Neues, das war auch fürs deutsche Kino, was ich eher... wenn man jetzt mal böse ist, in der Richtung nicht so viel traut. Das ist, wir sind eher bekannt für Kammerspiele, das können wir gut, aber sowas zu machen und ich glaube, ich weiß nicht, über 3-4 Häuserblocks in Berlin oder... Ich glaube, es waren insgesamt 22 Schauplätze. Ja, und das, ich glaube, 3 Takes haben sie gehabt oder so, weil sie konnten noch nicht so viel mehr leisten. Ich glaube, sie haben irgendwie 3 Monate geprobt oder so und dann haben sie 3 Takes genommen und der letzte ist dann der fertige Film. Das ist dann schon mehr wie, eigentlich fast wie gefilmtes Theater, oder? Es ist einfach... Das ist mehr, es ist mehr. Einfach durch die Größe der Handlung. Also es wird mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Und macht eben. Also die fahren mit Autos durch die Gegend und alles Mögliche. Es passieren auch Dinge in dem Film, wo du sagst, eigentlich bereitest du dafür irgendwas vor. Ja. Also ohne jetzt groß zu spoilern, aber es wird auch mal jemand angeschossen in dem Film. Und wenn du Blut siehst, der muss ja eigentlich, vielleicht wenn er mal nicht im Bild war, muss ihn jemand vorbereitet haben, dass er jetzt ein Blutpack oder ein T-Shirt hat oder sowas. Und das ist halt schon auf einem hohen Level, also viel Arbeit, was da drin steckt. Und ich fand ihn persönlich auch unglaublich intensiv. Also da hat dieses... dieses One-Shot, One-Take hat wirklich, also war nicht nur irgendwie Sellpoint, um den Film zu vermarkten, sondern war wirklich Stilmittel. Genau, die den das Film war nicht nur ein Remake, es war wirklich, es hat die Handlung ausgemacht. Also ich weiß noch, dass ich ihn gesehen habe um 8 Uhr oder so rum und dann lief er, im Cinebit selber lief er eine Woche oder so und ich dachte, okay, ich gehe gleich rein, bevor er dann raus ist aus dem Programm und er war halt wie üblich so um 10:30 aus und ich gehe raus aus dem Kino und habe für einen Moment echt erwartet, dass es jetzt dämmert, weil in dem Film, der Film beginnt um 4 Uhr morgens und um 6 Uhr morgens ist er zu Ende und im Film dämmert es halt auch am Ende und ich war so in dieser Handlung und es war so, da war halt kein Filter, da war so, man war wirklich mit da drin, als wenn man einfach einer von denen wäre, die da mitlaufen. Ja, es ist also diese Stimmung, die wenn man irgendwie nachts unterwegs ist und bis morgens und dann dieses Vögel zwitschern, das war... Ja. Also das war richtig toll gemacht. Zur grundlegenden Handlung, falls jetzt immer gar nicht mehr so von mir reden, Victoria dreht sich in ganz groben einfach nur um ein paar Jugendliche, die in eine sehr unschöne Sache reingeraten, also ohne viel vorwegzunehmen, aber sie begehen eine kriminelle Handlung und die Folgen dessen werden auch offenbart. Und alles ist halt in realer Zeit, also wirklich nicht 24 Pseudo-Realzeit, sondern es ist wirklich, eine Kamera läuft die ganze Zeit mit, ohne zu schneiden. 140 Minuten. Ja, und halt eben viele Standortwechsel in Autos rein, auch Autos raus, tatsächlich auch spezielle Effekte müssen benutzt werden, wenn irgendwie geschossen wird und sowas. Also was ganz Eigenes und sehr, sehr Cooles. Also gerade wenn man an Birdman denkt, wo man sich das, glaube ich, nicht getraut hat, wo man gesagt hat, das können wir nicht machen, wir können das jetzt nicht einem durchlaufen lassen, auch weil die Handlung natürlich an mehreren Tagen spielt. Aber das glaube ich, deswegen ist Birdman für manche auch ein bisschen enttäuschend, weil man merkt, das ist gemogelt worden. Ja. Victoria ist es eben nicht. Eben. Da ist das gemacht worden, was gemacht werden konnte und was nicht ging, eben. Es gibt natürlich nicht gemacht worden. Aber die ist nicht perfekt, der Frame nicht perfekt ist. Ja. Aber das macht den Realismus auch aus, dass ich nicht immer genau klar erkenne, was gerade los ist. Und also richtig, richtig stark. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten aus dem ganzen Jahr. Und unglaubliche Hauptdarstellerin. Ja, richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie hieß die nochmal? Leia? Das ist eine Spanierin, die, glaube ich, in einer Soap oder so eigentlich gespielt hat. Und dann ich kannte die überhaupt nicht, aber Frederik Lau ist einer von, das ist ja der Typ, der mit ihr dann so ein bisschen anwandelt. Und den sieht man echt oft in deutschen Filmen. Und auch in völlig verschiedenen Sachen. Ich glaube, der war auch in Fucking Goethe oder so dabei. Der macht auch ganz viel Schmarrn, aber dann zwischendurch ist dann sowas auch drin und den finde ich auch richtig gut. Also ein junger deutscher Schauspieler, der aber wirklich, den man sich merken kann, weil der immer wieder mal in was dabei ist und da auch tragende Rolle hat. Ja, Niklas, du musst jetzt auch auf jeden Fall noch was beisteuern. Was fandst du gut dieses Jahr? Das fand ich gut dieses Jahr. Also was mir sehr gut gefallen hat, jetzt mal was ganz anderes von diesen Indie-Filmen weg, war Mad Max. Der hat mich total geflasht. Das war... Ja, man hat das bekommen, was man erwartet hat. Also die Handlung war jetzt ja nicht so mega überfrachtet, wenn man das so sagen kann. Aber der Film an sich, der war einfach völlig absurd und wahnsinnig. Würde mich jetzt interessieren, ob du bist du mit den anderen Mad Max-Teilen gar nicht vertraut? Auch gar nicht. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Keinen einzigen gesehen. Ich weiß immer, der zweite Teil wird immer gelobt. Das muss richtig cool sein. Ich habe ihn auch ewig schon daheim liegen, aber nie angeguckt. Und deswegen wusste ich nicht, als ich den Film gesehen habe, ob mir einfach ein Stück fehlt. Ob mir irgendwie ein Teil der Info fehlt und der Geschichte, um zu wissen, ob das jetzt wirklich alles war. Weil ich fand den auch gut und habe allein schon mal überlegt, der Filmemacher, der ist, sag ich, 70 jetzt oder so, der George Miller. Also als 70-Jähriger so einen Film auf die Reihe zu kriegen, ist schon echt Respekt dafür. Ja, der hat auch Happy Feet gemacht. Eben, ne? Aber einfach aus dem Nichts da sowas auf die Beine zu stellen, auch coole Darsteller, vor allem echt eine coole weibliche Figur, die nicht irgendwie von irgendjemandem abhängig ist, aber auch nicht pseudomäßig, ich bin der Oberhammer oder sowas. Es wird auch nie irgendwie in Frage gestellt, ob sie jetzt irgendwas nicht kann, weil sie eine Frau ist. Es wird eigentlich nie in Frage gestellt, dass sie eine Frau ist. Die Rolle wird gar nicht so als Frau charakterisiert. Genau, sie ist einfach da und Punkt. Ja, genau. Sie ist einfach... Sie hat ihre Agenda und die zieht sie halt durch. Ja. Dafür braucht es auch jetzt nicht unbedingt irgendwen. Ja. Auf jeden Fall technisch auch wieder ein ganz toller Film. Sieht unglaublich geil aus. Also wirklich, wirklich cool. Aber ich muss ihm zugeben, dass mir die Handlung, also irgendwie... Ich fand es nicht schön, dass sie simpel ist. Also ich finde auch Filme gut, die ganz, ganz simple Handlungen haben. Aber vielleicht ein Tick, ich hätte einfach noch mehr von der Welt gesehen. Also ich fand die Welt cool, die sie etablieren. Aber am Schluss zeigen sie einem ja nicht so viel, weil wir wollen sie ja nicht vorwegnehmen, aber so weit bewegen sie sich vor, sagen wir mal. Also eine reduzierte Handlung ist immer, finde ich, echt in Ordnung. Aber eigentlich fand ich es ein bisschen schade, nicht mehr gesehen zu haben. Ich fand ihn wirklich cool, aber es ist vielleicht auch wieder was Ähnliches. Ich habe ihn gesehen, bevor der halt losging. Und dachte mir dann im Nachhinein, okay, ich muss ihn nochmal angucken, weil war so toll, also ist jetzt auch für alles nominiert sogar. Und also ich habe ja den Trailer schon gesehen und war von dem Trailer schon weggeblasen. Ja, das ging mir zum Beispiel gar nicht so. Ja, ich habe ihn dir gezeigt. Ich habe mir den Trailer mehrmals gezeigt und ich dachte, Ich hab den gesehen und boah, meine Augen sind explodiert einfach. Gerade weil Trailer oft alles spoilern, den ganzen Film überhaupt nicht, aber der Trailer hat richtig Lust gemacht auf diesen Film. Ja. Also der ganze, wir haben ja den Soundtrack aus dem Film dann benutzt und dieses, keine Ahnung, dieses Orchester, was sie da haben, das ging sowas von ab. Also ich fand den Trailer richtig gut, die Darsteller waren sowieso, war ich sofort dabei, alle gut. Eben und optisch einfach richtig gut. Und auf jeden Fall war es eben auch was Eigenes. Obwohl es eine Fortsetzung war, war es trotzdem was Eigenes. Also hat nicht. Eben, es war derselbe Typ, der die anderen Teile gemacht hat. Er hat einfach sein eigenes Universum erweitert und hat jetzt nicht da billig irgendwie. Ja, und zu dem, dass du mehr von der Welt sehen willst, es kommen ja noch zwei Teile. Ja, Gott sei Dank. Und da bin ich echt gespannt, was sie dann machen, was dann noch kommt, weil ich eben auch die anderen. Vielleicht gucke ich mir bis dahin mal die alten Mad Max-Teile an. Allerdings ohne Furiosa dann. Ja, genau, das ist schade eigentlich. Theron hatte keine Lust mehr auf 6 Monate Wüste. Das ist echt schade. Also, ich hoffe dann, dass Tom Hardy schon ein bisschen mehr den Mund aufmacht. Also, das war schon ganz lustig, dass er gesagt hat, ich drücke mich komplett mit Grunzen aus in den ganzen Film. Aber ein bisschen mehr darf er dann im zweiten schon reden. Oder? Also, ich fand es ja schon herrlich, dass er am Anfang einfach einen Maulkorb hatte. Ja, ja. Also. Gebaut aus einer Gartenschaufel, habe ich irgendwo gelesen. Also, die Requisiten sind auch so knaller. Wenn dann, ab jetzt kannst du es auch nicht mehr nicht sehen. Dieses Mittelding, was er so hat, ist eine Gartenschaufel. Einfach nur den Griff abgemacht und super. Also eben in so einer Recycled-Welt macht es ja auch Sinn, dass das jetzt nicht irgendwie voll geschmiedete Sachen sind oder so. Sondern man einfach irgendwas zusammenzimmert, was man halt noch Pfund hat. Generell auch die ganzen Requisiten, die Autos, die sie hatten, mit so viel Details und das war echt. Und alles halt selber auch gebaut, muss man wieder sagen. Also, natürlich waren Effekte drin, dieser Sturm, der zwischendurch kommt. Aber diese Autos, das alles zu bauen, ein Typ, der einfach völlig im Hintergrund eigentlich ist, aber hängt an der Schnur mit einer Gitarre, das ist aus der er Feuer. Und das ist nicht die Hauptfigur. Wenn man jetzt das so pitchen würde, würde sagen, ja, und wir brauchen so einen Typen und der hängt dann so ein Teil rum und spielt Musik und Feuer spuckt da raus und der muss ziemlich abgefahren aussehen, dann würde jeder Produzent sagen, okay, das, also wenn ihr da so viel Arbeit reinsteckt, das ist die Hauptfigur, oder? Nö, der Typ hängt im Hintergrund. Maximal eine Minute ist er vielleicht onscreen. Also, aber das ist super, das hat's ausgemacht, dass alles so durchdacht war. Und diese Kleinigkeiten also dann auch. Das durchdachte auch dieses, weiß ich, gibt's ja, wo haben wir das gesehen? Bei YouTube, glaube ich. Mhm. Dieses Action, wie er quasi von Frame zu Frame, wie er dann immer quasi die Action von links nach rechts geschoben hat. Und dann ging die nächste Action dann halt rechts los, dass du halt immer mit dem Auge über den Screen gehst. Und das ist total durchdacht. Ja, auch durch diese, was war das? Diese Leitern oder sowas, die da geschwungen sind. Das war auch, das war wirklich, also toll gemacht war auf jeden Fall, ja. Mein Lieblingszitat ist ja dann als sehr, dieser Typ blind ist, nachdem er die Kugel in diesen Scheinwerfer bekommen hat und er mit den 2 Pistolen in der Hand nur noch rumfährt und schreit, ich bin die Waage der Gerechtigkeit mit den verbundenen Augen und so. Das war grandios. Ja, generell dann dieser Kontrast, alles ist immer rot die ganze Zeit und plötzlich kommt diese Nachtszene und ist komplett blau. Also war schon cool. Also in seiner Einfachheit wirklich cool. Ja, ein bisschen mehr hätte ich mir gewünscht, in diese Welt eintauchen zu können. Also ein bisschen. Lieber, vielleicht ist es auch, weil ich die anderen Mad Max nicht kannte und nicht ganz gewusst habe, worauf ich mich einlassen muss. Aber natürlich war auf jeden Fall in dem Jahr eins der originelleren Sachen und der stärkeren Dinge auf jeden Fall. Großartiges Action-Kino. Ja. Ich muss mal gucken, was ich auf jeden Fall. Ich habe ein paar Sachen auf dieser Liste stehen, die ich zumindest erwähnen wollte, wo ich jetzt nicht sagen würde, das war jetzt das allerbeste dieses Jahr, aber es waren zumindest Sachen, die ich originell fand in dem, was sie getan haben. Weißt du, The Gift habt ihr? Habe ich nicht gesehen, nein. Fand ich nämlich, was das angeht, echt originell. Das Problem bei dem Film war, dass halt die letzten 2 Minuten ein bisschen unlogisch wird. Aber wirklich nur die letzten 2 Minuten. Und deswegen war dann für mich nicht so der Film des Jahres. Bis dahin war der unglaublich gut. Also für mich war das echt ein Hitchcock-Level an Spannung und an, ich weiß gar nicht, was los ist, aber. Und die letzten 2 Minuten waren für mich ein bisschen unlogisch. Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden. Irgendwann musste ich mal jemanden finden, der den Film gesehen hat, und mir dann bestätigen muss, ob ich das nur falsch verstehe oder ob das ein bisschen unlogisch ist. Aber auf jeden Fall ein Film, den ich erwähnen wollte, weil auch richtig coole Darsteller, weil dieser Schauspieler, der auch der Hauptdarsteller war, der Joel Edgerton, sagt mir vielleicht was, ich weiß nicht, aus Exodus war er dabei, da war nicht, also um einen nicht guten Film zu nennen. Black Mass habt ihr, glaube ich, auch nicht geguckt, oder? Nee, aber ich habe sein Gesicht auf jeden Fall. Eben, und der hat da Regie geführt und das Drehbuch geschrieben und ist Hauptdarsteller und es war das erste Mal, dass er sowas gemacht hat. Und auch für so ein Erstlingswerk fand ich das echt stark, dass jemand gleich sowas raushaut. Also den wollte ich auf jeden Fall erwähnen und ein Film. Vielleicht, weiß nicht, ob du den im Scharfrichter gesehen hast, 45 Years. Oh ja, den habe ich auch auf der Liste. Ja, den fand ich auch wirklich. Der war super. Ich habe ihn eben auch im Scharfrichter gesehen, als ich vorgeführt habe. Oh mein Gott. Wow. Ja. Wow. Also, Handlung, also 45 Years geht um ein Ehepaar, 45 Jahre verheiratet. Das, glaube ich, steht der Hochzeitstag an. Ich weiß nicht, was man nach 45 Jahren für einen Hochzeitstag feiert. Wie das heißt, keine Ahnung, ist auch egal. Nicht und ganz die Handlung ist einfach nur, dass der Mann, Man merkt auch, sie sind richtig glücklich, also das etablieren sie. Es ist jetzt nicht ein Paar, wo irgendwie viele schreckliche Dinge passiert sind, sie sind wirklich glücklich miteinander. Und er bekommt dann halt Post, dass seine Jugendliebe, die er vor ihr damals kennengelernt hat, mit der er zusammen war, die ist damals verunglückt und man hat ihren Körper nur wiedergefunden. Die ist tot natürlich, aber die war halt irgendwie im Eis oder sowas. Ja, in den Bergen ist sie in der Spalte runter oder so. Und dadurch war die halt so völlig erhalten und sah halt aus wie früher. Man hat die auch nicht gesehen, das war so. Man hat auch nicht gezeigt, wie diese tote Frau jetzt aussieht, aber das wird dann, das fand ich halt interessant, dass man sagt, trotzdem nach diesen 45 Jahren kann da ein Keil reinkommen, der irgendwas mit diesen zwei Personen macht. Und es ist dann schon noch mehr in der Handlung, warum das so ist und warum die so ein bisschen auseinanderdriften. Aber es war so richtig, also es war zwar echt ein deprimierender Film, aber richtig. Der Schluss, richtig der gut. Schluss dann. Ja, uff. Der Hammer. Also, aber auch wobei, halt diesen Trailer, den ich sehr, sehr stark fand. Also, der fand ich auch toll. Ja, da lief im Trailer auch nur dieses Smoke Gets in Your Eyes, dieser alte Song, der auch am Schluss auf diesem Fest läuft. Und das war irgendwie so, also der ganze Film war sehr. Sehr still, war nicht sehr, sehr ruhig, sehr langsam, aber ja. Trotzdem. Eben auch, es waren ja nur zwei Schauspieler im Grunde. Also, es war, also das passiert auch nicht so viel, dass sie jetzt irgendwie von außen Einflüsse bekommen. Es sind eigentlich diese zwei Schauspieler miteinander. Sie heißt wie nochmal? Ich weiß es nicht. Weil sie kennt man echt, ich habe sie oft gesehen. Charlotte irgendwas, ich weiß nicht, wie der Nachname ist. Aber den fand ich auf jeden Fall auch richtig gut. Den wollte ich erwähnen, das ist ein kleinerer Film gewesen, den ich jetzt auch nicht als den besten des Jahres bezeichnen würde, aber den ich auch herausragend fand in dem, was er gemacht hat. Ja, den werde ich mir auch auf jeden Fall auf Blu-ray besorgen. Okay, das weiß ich noch nicht für ganz, aber weiß nicht, ob ihr noch Vorschläge für irgendwas habt, ansonsten arbeite ich einfach die Liste weiter. Aber ich hätte noch auch einen, der auch im Scharfrichter gelaufen ist, war Amy, die Dokumentation über Amy Winehouse. Finde ich lustig, dass du da, das haben wir echt den gleichen Geschmack in dir. Das ist einer meiner Top 5 Filme dieses Jahr. Ja, bei mir ist er auf Platz 4. Ja, das ist richtig, richtig gut. Wow. Also ich habe den mit einer Freundin gesehen. Mhm. Die musste ein paar Mal weinen. Ja. Ich habe es mir verkniffen. Ja, ja. Vor allem dann Richtung Schluss. Warst du ein Amy Winehouse-Fan vorher von der Musik oder gar nicht? Also ich habe halt die Lieder, die im Radio gehört. Ja, aber du warst jetzt nicht immer, dass irgendwie. Nein, aber danach tatsächlich schon. Ja, genau. Ich habe mir dann auch ihr erstes Album, Frank, glaube ich, hieß das. War auch super. Aber das Gute an der Dokumentation fand ich, dass sie halt nicht so dieses typische, wir heben jetzt diesen Künstler auf irgendeinen Thron, wo der ist ein Übermensch und keine Ahnung. Weil das war sie halt nicht. Nee, sie war, das zeigt ganz klar, dass. Genau, sie war ein Mädchen, das gut singen konnte, aber eigentlich nie berühmt werden und wollte. Und tolle Texte geschrieben hat. Also, oh ja. Das war mir nie bewusst. Ich habe mich nie besonders mit. Ich fand die Musik ganz nett, aber ich habe mich nie mit ihr beschäftigt als Person, als sie gelebt hat. Und als sie dann im Film halt, nehmen sie dann wirklich diese diese Textpassagen und blenden sie ein und erzählen dir halt kurz vorher, was gerade in ihrem Leben los war zu dem Zeitpunkt. Okay. Und es ist eigentlich immer wieder wie ein Hilferuf an manchen Stellen, wo du sagst, die beschreibt ganz, ganz klar gerade, dass sie mit ihrem Leben unglücklich ist und dass es nicht in Ordnung ist und es nicht passt. Aber es macht halt einen tollen Text und es ist ein toller melancholischer Song daraus dann geworden. Und Back to Black. Ja, eben. Und das ist, ich muss auch sagen, ich bin kein Amy Winehouse-Fan gewesen, überhaupt nicht vorher. Und vielleicht auch immer fast ein bisschen negativ, dass ich mir dachte, immer diese Künstler, die sich übelst die Birne wegballern müssen. Mhm. Aber die Musik war ganz nett. Und nach dieser, ich war auch in der Doku wirklich berührt. Also am Schluss, wenn man da ganz normal als Vorführer das Licht anmacht für die Gäste, saß ich erstmal da und habe erstmal gar nicht daran gedacht, dass ich jetzt irgendwas machen muss, sondern saß einfach nur da und wollte diesen Abspann in Ruhe einsinken lassen. Ja. Weil ich den Film, also ich habe es nicht erwartet, ich bin kein Fan von der und Dokumentationen sind gerade, wenn es um Künstler geht, oft ein bisschen verherrlichend und verfälscht ein bisschen das Ganze. Und sie haben schon etabliert, dass sie eine tolle Künstlerin war, aber dass es natürlich privat nicht unbedingt genauso laufen muss. Und also hätte ich nicht gedacht, dass bei mir eine Doku unter meinen besten Filmen des Jahres landet. Ich fand diese eine Szene, also Szene, wenn man das so sagen kann, als sie das Lied mit dem älteren Jazzsänger, ich weiß nicht, wie der heißt, ich kenne mich da halt nicht aus. Tony Bennett? Ja. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber wo man merkt, wie unsicher sie eigentlich ist, dass sie wie sich ihres Talents eigentlich gar nicht sicher ist und neben für sie ist das eine Legende. Sie schon drei Alben rausgebracht, ganz genau, und alles gewonnen, ganz genau. Was du gewinnen kannst. Und dann ist sie neben ihm und ist total nervös und kriegt sie erst gar nicht hin und es ist merkwürdig. In diesem Moment auch diese Aufnahmen zu haben, was die halt auch zusammengesucht haben, was dann wirklich sehr für die Person gesprochen hat. Das wird der Dokumentation übrigens vorgeworfen, dass sie erst gegen diesen ganzen Boulevardjournalismus, der Amy Winehouse ja zugrunde gerichtet hat in gewisser Weise, und dann nehmen sie selber die Materialien her, die eben diese Paparazzi geschossen haben. Und sich quasi, aber. Du brauchst ja irgendwo. Aber im Nachhinein finde ich das jetzt auch nicht verwerflich. Oder nein. So, mein Gott, also wenn du einen Film mit die Person machen willst, musst du halt nehmen, was du kriegen kannst. Und ich fand, es war mit sehr viel Respekt. Ja. Es ist keiner geschont worden. Also auch von den... Ex-Freund von ihr. Ich habe mich auch im Nachhinein gewundert, wie ehrlich der sich darüber äußert. Ja. Weil man muss schon, so wie die Doku es auch erschildert, ist der sehr verantwortlich dafür, wie es mit ihr bergab gegangen ist. Und er äußert sich dabei. Weil man weiß noch nicht, wie lange vorher diese Interviews gemacht wurden, ob ihm nicht klar war, wie er auf das dasteht. Ich glaube, das Interview von ihm war nicht extra für den Film. Das war vorher für eine andere Dokumentation. Ach so, okay. Nee, also, weil er wirklich selber sehr klar eigentlich sagt, ja. Er weiß schon, dass er da, dass er sie mit zerstört hat und sowas. Und das war halt schon... Deswegen wirkt das so real, weil selbst die Leute, die beteiligt waren, jetzt nicht irgendwie sich anders dargestellt haben. Außer der Vater hätte sich wahrscheinlich anders dargestellt von ihr, der auch ein ziemliches Arschloch sein muss. Ja, er hat da freiwillig mitgemacht, aber der Filmemacher hat ihn trotzdem nicht geschont. Das fand ich gut. Also niemanden, der irgendwie bereit erklärt hat, da mitzumachen. Er hat einfach nur einen ehrlichen Blick drauf geworfen. Genau. Ich fand's auch. Also ich hatte wirklich danach das Gefühl, ehrlich was über diese Person gelernt zu haben und nicht nur die Meinung von jemand anderem aufgedrückt zu bekommen. Und das ist bei einer Doku immer gut. Und man versteht die Kunst von ihr mehr. Ja, voll. Also ich fand eben, danach, das erste, was ich gemacht habe daheim, habe ich mir einfach Spotify die komplette wieder angehört von ihr. Und wenn man dann weiß, was diese einzelnen Lieder dann plötzlich bedeuten sollen im Zusammenhang mit ihrem Privatleben, also fand ich auch richtig, richtig gut. Ja, Back to Black ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Nee, überhaupt nicht mehr. Das war auch in dem Trailer sehr effektiv genutzt und boah, da hab ich gedacht, wow, also richtig, richtig stark. Hey. Ja. Also wenn du so weitermachst, dann sind meine Top 5 gleich durch. Ich wollte noch ein paar Sachen erwähnen, die, also ich versuche immer trotzdem, auch wenn wir Filme von 2014 benennen können, dann noch was zu finden, was eindeutig für 2015 steht, was überall 2015 rauskam. Aber Sachen aus 2014, die ich noch nennen wollte, weil ich sie schon gut fand, war auf jeden Fall Inherent Vice. Mein nicht perfekter Film, aber Thomas Anderson ist auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn gestern gesehen. Ich habe ihn schon mal versucht anzugucken und bin da nicht so drauf klargekommen. Ja. Und dann habe ich mich gestern nochmal die 2,5 Stunden, glaube ich, hingesetzt und den angeguckt. Ja. Und war nicht drauf gefasst, dass es so ein verspulter, aber trotzdem so unglaublich lustiger Film ist. Ja, es ist wirklich ein Schnell zum Schreiben, ja. Also. Unheimlich toll gemacht, immer mit diesen Long Takes, die der immer hat, wo er nicht leidet. Aber es waren weniger als ich erwartet hätte. Also wie in der Wirklich Blatt und sowas. Ja, Boogie Nights. Du läufst ja 10 Minuten durch eine Disco durch und so. Weniger, aber trotzdem echt auch wieder technisch natürlich sehr, sehr cool gemacht. Und Joaquin Phoenix auch wieder so jemand, Joaquin Phoenix, ja. Der, also ich finde ihn, ist komisch, ich finde ihn irgendwie nicht so richtig sympathisch in seinen Rollen meistens. Ich finde, er spielt oft so Leute, wo ich mir denke, aber er ist halt immer richtig, richtig gut. Also er kann es auch super, er macht sich super unsympathisch manchmal. Ja. Und da war halt einfach nur ein Stoner, der völlig überfordert, zu Recht völlig überfordert. Ja. Mit dieser absurden, also er ist ein Privatdetektiv und seine Ex-Freundin kommt zu ihm und sagt, er muss unbedingt da eingreifen, weil ihr neuer Freund, so ein reicher Typ, der soll von seiner eigenen Frau, die immer noch im Spiel ist, und deren Lover, man merkt schon, wie kompliziert es wird, die beiden wollen ihn in die Klapse bringen, damit sie an sein Vermögen können. Und sie als nur die Freundin von dem oder seine Geliebte heiratet jetzt ihren Ex-Freund an, eben Joaquin Phoenix, damit er da eingreift. Und natürlich verschwindet sie dann nach den ersten 10 Minuten oder so im Film, ist auch nicht mehr aufzufinden. Und er muss dann versuchen, das aufzulösen und stolpert dann in verschiedene andere Fälle eigentlich rein. Also bei dem Fall, den er eigentlich lösen will, wird ihm auch ganz krass besetzt. Also, unglaublich, Josh Brolin. Das war eh die lustigste Figur. Josh Brolin in diesem Film. Mit der Schokobanane, ne? Ja, genau. Wo er mit diesem Japaner dann plötzlich redet und immer nur so nach hinten schreit. Hi! Hi! Hi! Jetzt los? Also, Morpenkakos! Morpenkakos! Super stark. Ja, mit dem Bürstenschnitt, also wirklich so ein Klischee-Kopf. Und dann Owen Wilson in der Nebenrolle. Owen Wilson, das fand ich so lustig, als dann plötzlich. Also ich will jetzt nicht spoilern, Ist aber. Es ist schwer, wenn man nicht spoilern will, aber auf jeden Fall ein Haufen Leute in diesem Film, so auch wirklich nur so 5 Minuten rollen, aber richtig, richtig lustig. Eben nicht perfekt, der Film. Man hat auf jeden Fall so eine Stelle, wo ich auch sage, jetzt zieht er sich ein bisschen, weil typisch Paul Thomas Anderson dauert dann mindestens 2,5 Stunden seine Filme. Das ist in dem Fall auch so. Aber war halt 2014 eigentlich, bei uns kam er 2015 raus, aber wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Und wenn ich streng genommen danach gehen würde, was ich dieses Jahr gesehen habe und am besten fand, dann würde ich wahrscheinlich der Babadook oder Whiplash sagen. Aber ich möchte halt was finden, was nur 2015 eigentlich erschienen ist. Habt ihr die beiden gesehen, Babadook oder Whiplash? Babadook nicht, Whiplash schon. Wie fandst du den? Also Whiplash hatte ein unglaubliches Tempo drauf. Ja. Also war, glaube ich, auch Sinn des Films. Ja. Also dann zu Ende war... Ist auch so wie so ein Film, da sitzt du und denkst, jetzt brauche ich erst mal 5 Minuten. Ja. Und eben Interstellar, also ich hatte den nicht so wirklich am Schirm. Ich wusste, dass er zu dem Zeitpunkt schon für Fantastic Four gecastet ist. Und wir wissen alle, wie das dann geworden ist. Aber ich dachte mir so, okay, Interstellar, weiß jetzt nicht, was ich mit dem anfangen soll. Irre gut. Oh ja. War auch einer von diesen Leuten, die dann für nichts nominiert wurden. Und ich dachte, auf jeden Fall. Also ich fand den so gut in diesem... Der hat sich extra Trommeln dafür beigebracht. Also die Drums, das konnte er vorher nicht. Und muss dann einen Jazz-Drummer spielen, also... Also ich fand der Whiplash ist relativ ähnlich zu Black Swan. Black? Ja, Black Swan. Achso, Black Swan, ja. Ja, auch mit dieser Obsession für was und auch mit diesem, wenn man dann sieht, wie sie halt für ihre Tätigkeit halt bluten teilweise, ja. So diese Sachen. Sprichwörtlich, ja. Nur halt ohne diesen... Ja. Irrenfaktor. Genau. Schon ein bisschen auch. Ist niemand geisteskrank im Whiplash. Also Jackie Simmons vielleicht schon. Er ist nicht ganz dicht, aber... Ja, auf jeden Fall richtig. Also eben, deswegen, jetzt dieses Jahr kommt ein neuer Film von Damien Chazelle, also von dem Regisseur raus. La La Land heißt der. Mit Emma Stone und Ryan Gosling, soll ein Musical sein. Aber allein die Besetzung. Emma Stone und Ryan Gosling. Wenn ich denke, okay, also angucken muss ich mir das auf jeden Fall. Gibt es noch keinen Trailer, aber ich denke, okay, jetzt im Zweifelsfall. Apropos Ryan Gosling, Film, den ich dieses Jahr leider noch nicht gesehen habe, Lost River. Habe ich auch nicht gesehen, muss ich zugeben. Weil er lief bei uns natürlich auch nicht im Kino, ich weiß gar nicht, überhaupt nicht. Doch, er lief. Er lief, glaube ich. Also er lief im Match oben eine Woche. Wirklich? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, echt? Aber ich habe es auch gepasst. Was mich ich weiß nicht, ob mich das stört oder so, aber ich finde, dieses Plakat sieht aus wie The Wall. Das Plakat von The Wall. Das ist diesem Tor da, ja. Mit diesem Tor, das sind so krasse Ähnlichkeiten. Das ist, daran denke ich irgendwie immer, wenn ich dann den Film denke. Der hatte nicht so gute Kritiken bekommen, aber das heißt ja auch immer nichts, was dann irgendwelche Kritiker davon hat. Aber eben war ich auf jeden Fall auch interessiert dran. Ich habe ein paar Sachen dieses Jahr nicht gesehen, gibt, die ich schon gern gesehen habe. Übrigens auch in 3D konvertiert jetzt zu kaufen. Der Babadook hattest du nicht gesehen? Du auch nicht? Unbedingt. Also ich weiß nicht, ich bin auch kein großer Fan vom Horrorgenre, weil ich meistens, mir ist es einfach zu blutig, ich bin kein Fan davon. Für mich muss es einen Sinn haben, wenn dann jemand abgeschlachtet wird. Da muss irgendwie emotional was dahinter stecken. Und der Babadook braucht das sowieso gar nicht, aber mit einer der besten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Also im Horrorgenre erst gleich dreimal. Also fand ich richtig, richtig stark. Also 100% Empfehlung von diesem Kinojahr, dass wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ist jetzt auch auf Blu-ray raus, der Babadook unbedingt. Vielleicht kriegt man das ja eh noch nach, dass wir den gucken. Ja. Er ist so stark. Also eben gerade, wenn man das nicht mag, dass man nur Jumpscares ins Gesicht geschmissen bekommt. Ja, und 14 Liter Kunstblut weder noch bei diesem Film. Und trotzdem richtig, also ich finde ihn richtig gruselig. Und ich bin jetzt nicht mal der Horrorfilme, der da gleich total durchdreht, aber der Film, ich saß im Kino, alles dunkel und dachte mir so, okay, zum 5. Mal jetzt Gänsehaut, das muss jetzt echt nicht sein. Aber der Film schafft es, also richtig, richtig. Okay. Aber das waren alle Sachen, die ich noch erwähnen wollte, die halt 2014 eigentlich sind, bei uns halt erst später. Und deswegen werde ich mich nicht für die entscheiden, was die besten Filme angeht, also weil ich da irgendwie so eine blöde Regel für mich habe, dass ich was finden muss, was aus 2015 ist. Bei meiner Nummer 1 ist das auch ein bisschen schwierig. Also auch eigentlich 2014, aber bei uns, zumindest im Scharfrichter, lief er im Januar. Ja. Und zwar Mami. Ja, stimmt, ja. Das ist mein Lieblingsfilm. Dein Lieblingsfilm, also, okay. Das ist... grandios. Xavier Dolan, ich verfolge den. Ich habe mal zufällig seinen ersten Film auf Arte gesehen. Okay. Chateau Marmaire. Hat er das Drehbuch mit 16 geschrieben und mit 18 Regie geführt. Cutter, Hauptdarsteller, alles Mögliche. Ja. Und der war schon sehr beeindruckend. Und seitdem habe ich ihn eigentlich verfolgt. Und dann kam eben Mami. Ja. Also, ich hatte gar keine Ahnung von ihm. Ich habe diesen Film gesehen und wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und gar nicht. Also ich war komplett blind auch, als ich den da geguckt habe. Wow, also ich habe. Also, weil ich weiß nicht, die Handlung ist eben, es geht um in einem fiktiven Kanada, wo man, quasi seine schwer erziehbaren Kinder einfach in ein Krankenhaus geben kann und die kümmern sich dann drum. Aber dann ist es halt auch vorbei. Also genau, und dann kann man es nicht mehr zurückholen. Und was vielleicht revolutionär an diesem Film war, ist, dass er in dem Format 1:1, also in einem quadratischen Filmformat gedreht worden ist. Instagram-Format. Ja, da habe ich mich schon mal mit jemandem drüber unterhalten. Ich finde, das ist dieses Instagram-Format. Das 1:1-Format war eigentlich das Format der professionellen Fotografie vorher. Ja. Und das ist halt nur zu diesem. Nee, ist gemein. Leider verkommen. Das finde ich total schade, weil ich das Quadrat als solches total schön finde. Da hat man tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Das Quadrat als solches. Jetzt ist für die Ohren. Als solches ist eine schöne Form. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Instagram an sich hat der Fotografie geschadet durch diese Standardfilter. Also. Nee, aber was man aber dazu sagen muss, das kann man vorwegnehmen, ohne zu sagen, wann das ist. Zweimal im Film bricht er dieses Format und geht in Widescreen. Und das ist und dieser Moment, wann das benutzt, ist so, du sitzt wirklich da und du merkst, wie mit einem selber echt was passiert. Da merkt man erst, wie bedrückend dieses Format eigentlich ist. Und noch viel geiler finde ich, aber wenn das Format wieder kleiner wird, dann macht es so langsam, dass man das gar nicht merkt. So, irgendwann war es dann einfach wieder ein Quadrat. Können wir jetzt eigentlich auch ein bisschen Spoiler reden, wenn wir ihn alle gesehen haben? Nee, klar, also wenn die Leute wissen das jetzt, also Mami werden wir Spoiler und dann reden wir jetzt darüber, was Spoiler. Ja, das ist also diese erste Öffnung von dem Format, als er auf dem Rad fährt und dann das mit den Händen selbst aufzieht. Dann ja, und diese, das und diese normalen Pop-Lieder laufen. Es sind ja keine Indie-Lieder, die laufen, sondern es ist echt Wonderwall und so. Wonderwall ist es, genau. Okay. Wow. Und dann diese Traumsequenz. Ja, genau. Wo sie sich vorstellt, was aus ihrem Sohn das werden könnte. Das ist die effektive Rolle, wow, wirklich den, heftig. Also die Musik da ist super, also das ist richtig. Ja. Mit den Unschärfen und dann... Oh, also eigentlich immer, wenn es gut läuft im Film für die Protagonisten, dann wird es Breitbild und immer, wenn es dann wieder scheiße wird, das Leben, dann wird es wieder so eng. Ja. Und das klingt so platt, wie man es erzählt. So, ja gut, okay, es ist alles beengend, wenn es den Leuten nicht gut geht, deswegen machen wir halt. Aber es ist so effektiv benutzt in dem Fall. Und ich fand das so witzig, ich habe mit einem Kollegen im Kino, war ich im Kino und wir haben diesen Film angemacht und haben uns erstmal gewundert und haben wirklich, also bestimmt 10 Minuten lang am Projektor rumgespielt, um zu gucken, ob das Format stimmt, also ob das sein muss. Wir waren beide völlig verwirrt, aber es musste dann halt wirklich so sein. Okay. Ja, auf jeden Fall mein Top-Film 2015. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool, stimmt. Ich wusste auch nicht mehr, wann er ursprünglich rausgekommen ist, eben weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte den einfach nur gesehen, eben zwangsläufig in der Schicht. Also es war einfach, ich musste eben gucken, ob ich jetzt Lust hatte oder nicht. Und war dann auch echt überrascht, weil ich den gar nicht erwartet habe. Also nicht wusste, wer der Regisseur ist oder irgendwas. Die Darsteller kannte ich sowieso alle gar nicht. Also sind, glaube ich, also eben Kanada ist immer schwer, sind das dann Franzosen oder sind es einfach nur Kanadier, weil wird ja auch Französisch gesprochen. Aber eben so völlig aus dem Nichts heraus. Sehr intensiver Film. Also meine Prognose ist, dass wir von diesem Regisseur noch einiges sehen. Ja, ja. Also haben wir dann auch im Nachhinein erzählt, dass er eben schon einige Sachen gemacht hat. Und eben Ross Anyways zum Beispiel. Ja, und das, viele haben wirklich auf den gewartet, nur ich. Da merkt man, man kann nie alles kennen. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und fand ich auch wirklich gut. Also was habe ich auch so nebenbei gesehen, halt eben auch im Scharfrichter, war Als wir träumten. Ich weiß nicht, ob du den vorgespielt hast. Ja, Als wir träumten, stimmt. Ja, ich fand, der war jetzt nicht so mega mächtig, der Film, aber der hat so eine bedrückende Stimmung hinterlassen. Also ich habe wirklich lange über den Film nachgedacht und fand den total intensiv. Es war jetzt irgendwie jetzt kein Meisterwerk oder so. Ich könnte ja auch nicht mehr sagen, worum es in dem Film geht. Ich weiß auch noch, dass er sehr bedrückend war. Erklär mal, ich weiß gerade gar nicht. Ist das ein deutscher Film? Ja, das ist quasi DDR in den frühen 90ern. In Leipzig, und so halt eine Gruppe Jugendliche, die da irgendwie... Ah, ich weiß, also ich weiß, die, ich weiß. Da keine Perspektive haben. Und die, dann, den, die den Club genau, die machen bauen wollen. Genau, die wollen. Okay, ich habe gerade einen Trailer mit Nazis gesehen. Und so. Das ist schon... Also es ist jetzt nicht jetzt mega großes Kino, aber das ist einfach... Also bedrückend. Und du merkst halt, dass die wirklich keine Perspektive haben. Und auch wirklich gute Charaktere, die man gut findet, mit denen man sich identifizieren kann. Und die geraten dann trotzdem voll in die Scheiße rein. Nee, das muss man immer lassen, weil ein Film kann ruhig traurig und deprimiert sein. Das heißt nicht, dass er das mit einem selber auch macht. Weil wenn man einfach nur... Also es gehört schon was dazu, dass das dem Zuschauer dann auch so geht. Man kann ja auch einfach 2 Stunden nur zeigen, wie es Leuten scheiße geht. Wenn man das nicht effektiv verarbeitet, dann macht es mit dem Zuschauer nichts. Das muss man, das stimmt wirklich, als wir träumten. Das war, hat er nicht kalt gelassen. Ich weiß nur, dass ich bei dem Film einen sehr bizarren Moment hatte. Da ist ja auch ein Mädel dabei, das sind ja die 3 Jungs oder so, und ein Mädchen, oder das treffen sie immer wieder in der Handlung. Und ich denke die ganze Zeit, woher kenne ich dieses Gesicht? Ich habe die schon mal gesehen. Ex-Freundin. Und dann ist sie ja letzten Endes im Film, ist sie ja dann irgendwann ist sie ja eine Stripperin oder sowas. Und ich weiß die ganze Zeit, warum? Und dann, als sie Stripperin wird, denke ich, das fühlt sich irgendwie falsch an. Wie sieht man die jetzt nackt? Irgendwie fühlt sich das gerade nicht so richtig an. Irgendwas, ich wusste nicht, warum ich das creepy finde. Und dann habe ich gegoogelt und wusste, warum ich dieses Gesicht schon mal gesehen hatte, weil eben wir arbeiten im Kino und wir sehen viele Filme, zumindest den Rest von dem Film, auch wenn uns der Film nicht anspricht. Ich will mich nur verteidigen vorab, weil er hat in Bibi und Tina mitgespielt. Ernsthaft? Ja. Nein, das ist Bibi. Oh Gott. Nein, das ist nicht Bibi und Tina. Es ist, in diesem ersten Teil gibt es irgendwie so eine andere Tussi, die auf diesen Reiterhof kommt. Ach, diese High Society. Genau, genau. Ja, die so einen Pickel kriegt. Ich lief letztens im Fernsehen. Kommt übrigens nächstes Jahr auch ein neuer Teil. Ein neuer Teil, Mädchen gegen Jungs. Ich mache schon lange Werbung dafür. Das ist super. Battle Rap und alles gibt es. Also, sehr, sehr gut. Wenn der Abspann wieder so gut wird wie die letzten beiden Abspänge, so dann. Also, großartig. Das ist nicht gemeinsam, aber ich weiß nicht, irgendwer von dieser Crew, ob es der Kameramann ist oder Death of Book, irgendwer hat da pädophile Tendenzen. Ich weiß, das klingt jetzt böse. Aber so wie die diese Kinder inszenieren in diesen Bibi- und Kinderfilmen, das ist richtig unangenehm. Wenn man da reinguckt, dann sagt man, oh, hört mal auf, irgendwie eben diese Abspann. Da sind sie auf dem Trampolin. In die Kamera, immer so schön mit dem Ausschnitt so hin. Nein. Ja, der Film ist immer so, dass der Kopf da oben aus dem Bild rausgeht und dann immer nur hier so bleibt. So, genau, unter Kinn bis Bauchnabel. Beim zweiten fangen sie dann heftig an zu twerken und so. Oh Gott. Halt, keine Ahnung, das sind 14-jährige Mädels. Eben, und das, also ich weiß nicht, was das soll. Und eben da hat die mitgespielt und ich wusste eben nicht im Film, das war so unterbewusst. Irgendwo im Kopf, warum finde ich das gerade komisch, dass die da Und da habe ich gegoogelt, oh shit, die hat auch Bibi und Tina gemacht. Und dann ist mir auch eingefallen, wer sie war. Aber oh Gott. Krass. Etwas creepy. Was ich auf jeden Fall, also wenn du schon bei deinem besten Film des Jahres angekommen bist, Tobi, dann muss ich auch sagen, was zumindest meine Favoriten sind. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, muss ich sagen. Meine Favoriten waren auf jeden Fall, ich gehe dann natürlich auch davon aus, wie es war, die im Kino zu sehen. Deswegen muss ich fairerweise auch Star Wars erwähnen. Ich weiß, es ist auch nicht mein Film des Jahres, aber ich bin damit groß geworden. Für mich ist es wirklich sowas, ich habe die immer wieder als Kind gesehen und wieder Star Wars auf einer Leinwand zu sehen, ist für mich schon was Besonderes. Also rein als Kinoerfahrung, das wieder auf der Leinwand zu sehen, war es toll. Aber auf jeden Fall nicht mein Film des Jahres. Was, wo ich mich nicht entscheiden kann so ganz, ist Ex Machina und Steve Jobs. Ich fand beide sehr, sehr gut. Habe ich auch beide. Und ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich letzten Endes besser finde. Das sind natürlich völlig verschiedene Filme, also man kann sie nicht auf der Ebene vergleichen. Aber eben sind beide Filme, die sicher in meiner Sammlung landen und die ich beide sehr... Also Danny Boyle ist generell so ein Regisseur, der immer so Filme macht, die man erstmal gucken oder zumindest Werbung dafür sieht und sich denkt, ja, kann man schon gucken, muss nicht unbedingt sein. Und wenn man den Film dann sieht, denkt man sich, war eigentlich schon ziemlich cool und ziemlich gut gemacht. Also es geht mir mit all seinen Sachen. Auch sind nicht immer perfekt, auch Trans, ja. War letztes Jahr, der Film wird am Ende dann etwas komisch. Ja, also ich habe den einmal gesehen und dann aber auch gleich wieder vergessen. Ich weiß nicht, das war... Aber das ist bei Sunshine auch so, finde ich. Wenn du Sunshine kennst, Sunshine habe ich geliebt. Ein cooler Film, richtig cooler Science-Fiction-Film eigentlich. Ja. Und am Ende, das macht Danny Boyle oft so, die letzten 3 Minuten wirft er irgendwie alles aus dem Fenster. Das ist manchmal ein bisschen schade und man sagt, woher kommt das jetzt? Du hast so einen coolen Film aufgebaut. Und jetzt plötzlich wird es total wirr und unlogisch. Ja, was mich bei Sunshine ein bisschen genervt hat, war dann dieses, dass man, Spoiler, diesen Bösen dann nicht eben wirklich sieht mit diesem verschwommenen Wasser auf der Linse oder das was das ich war. Das fand ich nicht mal schlimm. Ich fand den Bösen an sich unnötig. Ich dachte, warum muss der jetzt am Schluss, dann hat er so Effekte, wo er das Fleisch von der Haut zieht. Ja, aber man sieht es nicht wirklich. Das, ich, aber also, das kam auch so aus dem Nichts. Der Film war vorher auch nicht besonders eklig oder sowas. Und nein, gar nicht. So auf einmal kommt dieser Typ daher. Und darum geht es plötzlich, einfach nur gegen diesen Typen zu kämpfen, anstatt um diese Mission. Und trotzdem, aber das sind so Filme, wo ich sage, okay, die haben zwar irgendwo einen Fehler und irgendwas passt nicht ganz, aber von der gesamten Art, wie es gemacht ist, finde ich ihn einfach richtig gut. Und ja. Steve Jobs muss zur Verteidigung sagen, für mich hat das nicht. Ich finde, da gibt es nicht eine Stelle, wo ich sage, jetzt hat der Film mich verloren. Also ich finde den von vorne bis hinten interessant. Ich muss auch sagen, ich bin kein großer Apple-Fan, einfach was das angeht. Vielleicht hilft das auch, weil der Film ist definitiv nicht pro Steve Jobs als Person. Und viele kommen raus und sagen hinterher, oh, Steve Jobs ist so ein Arschloch und das ist ja übel. Und das fand ich aber eigentlich nicht. Also ich habe natürlich Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind. Privat, wenn wir mal gegeben, das als gegeben sehen, dass das alles so passiert sein soll. Rein von dem, was passiert ist. Nicht in der Art, wie es im Film passiert, in der Reihenfolge. Aber ich fand ihn am Schluss einfach interessanter. Ich fand, dann war er mehr ein Mensch. Nach dem Film war für mich Steve Jobs mehr eine Person, die irgendwie mit Amy Winehouse, die ihre Fehler hat und die trotzdem Sachen vorangebracht oder bewegt hat, auf jeden Fall in seiner Generation. Und aber dadurch nicht einfach nur ein strahlender weißer Ritter ist, weil es albern ist. Welcher Mensch? Ganz genau. Also, das ist dasselbe wie mit Martin Luther King, der hat viel auf die Reihe gekriegt. Aber zum Beispiel hat er privat, war er nicht sehr treu seiner Frau. Hat immer viel durch die Gegend gepennt scheinbar. Aber das muss ja auch nichts in Relation dazu setzen. Das macht ja seine Taten nicht schlechter. Ja, eben, also dadurch, man muss die Sachen auch mal dafür nehmen, was sie sind und sich auch irgendwie für sich selber akzeptieren, dass es nicht einfach irgendwelche strahlenden Helden gibt, sondern jeder da irgendwo eine zweite Seite hat. Was ich ganz interessant fand, war bei dem Steve Jobs, dass das alles immer kurz vor diesen 40 Minuten davor diesen Auftritten war. Also das, damit habe ich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich fand, dadurch war das auch so ein Film, der, wo man nicht aufgehört hat, interessiert zu sein, weil es nicht zu dem großen Moment kommt, sondern immer kurz davor ist. Ja. Und halt die Macher fand ich halt cool, dass dieser erste Abschnitt, ich weiß nicht, wann das spielt, beim Release von Macintosh. Keine Ahnung, wann ist das rausgekommen? 70er, 80er? 70er, 80er. Ja. Und das ist in 16mm gedreht, deswegen sieht es auch so körnig aus. Wirklich? Ja. Und der zweite Teil, da kommt dann der Next raus, dieses eigene System, was er hat, das ist in 35mm gedreht. Und das neue ist digital. Und dann am Schluss den Mac. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das fand ich halt einfach auch wieder sowas. Einfach cool. Dadurch hat es auch ein gewisses Level an Realismus, jetzt mal in Anführungszeichen, gehabt, dass es so unterschiedlich aussah. Und dass eben, wenn man heute alte Filme anguckt, sehen die ja auch anders aus, weil es anderes Material war und manchmal nicht die gleiche Qualität. Und das hat er halt auch einfach gemacht. Er hat das nicht mit einem Filter gemacht, hat es wirklich mit 16mm gedreht. Und das fand ich halt auch wieder vom Filme-Machen-Aspekt her cool, dass er sagt, das mache ich nebenbei, das ist überhaupt nicht Teil der Handlung, aber das ist einfach, macht wieder was passiv mit einem. Und die Schauspieler waren halt einfach richtig. Also Michael Fassbender, ich bin ein Michael Fassbender-Fanboy, muss ich wirklich zugeben. Also alles, wo er drin ist, gucke ich mir auf jeden Fall erstmal an, was das ist. Ja, also Steve Jobs, auf jeden Fall richtig, richtig gut für mich. Und Ex Machina auf der ganz anderen Seite, obwohl es auch irgendwie um Computer geht. Ja. Kann man so ganz grob die Brücke schlagen. fand ich auch richtig, richtig cool. Oscar Isaac und Domhnall Gleeson. So ein schwieriger Name, klar. Aber ich mag den Schauspieler wirklich gerne. Sind beide jetzt in Star Wars? Ja, das habe ich gesehen. Beide Ex-Machina sind oder dann in Star Wars. Habe ich gesehen. Und Alicia Vikander. Oh ja. Vikander kannte ich vorher auch gar nicht. Ist von Schweden. Auch richtig gut. Danach war sie dann The Man from U.N.C.L.E. unter anderem und so. Und Danish Girl kommt jetzt. Und The Danish Girl, genau, kommt jetzt raus. Die war auch richtig, richtig gut. Und da zur groben Handlung, es geht einfach nur um einen jungen Typen, der in einer großen Softwarefirma arbeitet. Ich weiß nicht, ob Software ist. Eine große Computerfirma, à la Microsoft oder sowas. Und er Google gewinnt. Eher, ne? Ja, er hat doch dann... Ja. Ja, stimmt. The Blue Book ist ja eher eine Suchmaschine. Auf jeden Fall ist es eine richtig große Firma, die irgendwas mit viel Technik zu tun hat. Und er gewinnt ein Ausschreiben in seiner Firma, dass er zu seinem Oberboss, zu dem Bill Gates seiner Firma darf, für eine Woche, glaube ich, oder ein Wochenende, und darf den halt mal darf mal so jemanden treffen und mit ihm persönlich reden. Und das ist die Grundhandlung. Er kommt dahin und trifft ihn dann. Und Oscar Isaac spielt diesen Typen, sehr cool. Mhm. Also obercool, mit so Bart und rasierten Kopf und immer am Gewichte pumpen und so. Also auch mal gar nicht das, was man erwartet dann erstmal. Und der sagt ihm dann einfach nur, hey, wie wär's, wenn du jetzt hier bleibst und mit mir ein neues Projekt testest, an dem ich arbeite. Ich habe eine künstliche Intelligenz entwickelt und du testest, machst den Turing-Test. Ist sie für dich, kannst du sie als Mensch einordnen, denkt sie selbst oder ist es alles nur programmiert, um dir zu gefallen? Das ist die Grundhandlung und mehr sind diese drei Personen im Grunde im Film. In diesem Haus und darum geht es eigentlich komplett. Im coolsten Haus aller Zeiten. Was für ein cooles Haus. Also, ich weiß nicht, wo sie das gedreht haben. Das ist, glaube ich, in Norwegen. Man kann das sogar mieten. Für, oh. Also so. Das ist schon echt. Das also, Haus wow. Ist wirklich. Also diese Glasscheiben in diese Felswand. Ja. Also, ja, nicht schlecht. An den fand ich halt auf jeden Fall cool. Den will ich auf gar keinen Fall spoilern, weil der, also wir sagen es ganz klar vorneweg, weil den fand ich wirklich sehr, sehr cool und wirklich. Also Steve Jobs und Ex-Machina sind für mich beide. Das ist so ein Unentschieden, weil ich mich nicht wirklich entscheiden kann. Die sind aus sehr unterschiedlichen Gründen gut, die Filme. Aber fand ich auf jeden Fall. Obwohl, die haben auch wieder eine Connection, weil Alex Garland, oder wie heißt der Regisseur? Ich glaube, Alex Garland heißt der Regisseur von Ex Machina, hat das Drehbuch für 28 Days Later geschrieben. War es ja Danny Boyle. Aha. Also, vielleicht hängt es dann doch zusammen, dass es ein gewisser Stil und eine gewisse Art, Filme zu machen. Vielleicht ist da irgendwas doch mit drin. Also, die Verwicklungen immer. Aber die beiden sind so meine Favoriten. Es gibt noch ein paar andere, die ich auf jeden Fall erwähnen will. Aber, weiß nicht, Niklas, ob du dich entscheiden konntest für einen Film dieses Jahr, wo du sagen konntest, also, das ist. Ich finde Steve Jobs sehr gut. Also das ist, weiß ich auch nicht, wieso ich den so gut finde. Also es war halt, es war auch nicht das, was ich erwartet habe. Ich wollte eigentlich auch erst gar nicht gucken. Tobi hat mich glücklicherweise dann einfach mitgeschleift. Ja, das war unser Double Feature. Vorher haben wir ja Arno und Spot gesehen. Oh, das ist ja echt ein Parallel, okay? Erst ein Kontrast. Ja, aber war cool. Also es sind halt die Dialoge, finde ich, bei Steve Jobs. Der Drehbuchschreiber ist der Aaron Sorkin. Social Network, ne? Genau, Social Network und auch so Serie. Ich habe The West Wing nie gesehen, das ist eine Serie über einen Präsidenten in den USA. Und was ich mal geguckt habe, ist, was manche nicht so mögen, ich mag schon The Newsroom mit Jeff Daniels, der eben auch lustigerweise dann in Steve Jobs mit dabei ist. Ist das eigentlich ein Trend jetzt, dass so Comedy-Schauspieler anfangen, seriöse Schauspieler zu werden, so wie Steve Carell? Aber Jeff Daniels hat ja eigentlich, der hat ja Dumm und Dümmer damals gemacht. Und war aber, glaube ich, auch davor erstmal als ernsthafter Schauspieler bekannt. Das war eher komisch, dass der in Dumm und Dümmer gecastet wurde, weil der eigentlich, also wir kennen ihn alle natürlich eher aus Dumm und Dümmer, aber eigentlich war der vorher auch ein ernstzunehmender Schauspieler. Der war eh so das Risiko, soll der jetzt mit Jim Carrey da zusammen, haut das hin und dann ist das so witzig in Dumm und Dümmer. Nicht im zweiten Teil. Ist das, also war der dieses Jahr? Ich glaube letztes Jahr, oder? Dümmer? Dümmer war also 2015 meinte ich. War der 2015, wirklich? Ja, ich glaube, der war 2015. Das kann schon sein. Das kann schon sein, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich habe ihn auch nicht angeguckt. Keine Ahnung. Also, schon noch gar nicht zur Diskussion, weil ich will mir nicht über diese anderen Sachen kaputt machen. Weißt du? Also, ja. Der erste Teil ist immer noch so witzig, meiner Meinung nach, auch wenn er total doof ist. Und da war jetzt keine Fortsetzung von gebraucht, überhaupt nicht. Aber ja, Steve Jobs ist für dich auch so der mit der Beste? Schon. Also, ja. Wahrscheinlich haust du jetzt deine 5 Filme raus und denkst, oh, ja, der war auch noch geil. Der war auch also, geil. Aha, Niklas, du magst also. Ja. Einen würde ich auch noch sagen. Mhm. Und zwar, alles steht Kopf. Habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen. Das ärgert mich immer noch so. Ich würde der läuft gehen. Noch. Ich weiß, er läuft noch. Vielleicht hole ich es auch noch nach. Solltest du. Solltest du. Das Problem ist, ich bin echt kein Animationsfilm-Fan. Ich bin da wirklich so, das klingt so hipster, aber ich mag das alte Zeichentrickzeug einfach mehr, wo man noch so sieht. Es hat einfach eine andere Persönlichkeit für mich, das Gezeichnete. Und für mich sehen all diese Animationsfilme heute, sind alles aus wie Luftballons, die sprechen können. Und es ist natürlich herabwertend, weil es ist ganz, ganz toll, was die technisch da heute machen. Aber einfach vom optischen Stil ist es nicht so meins. Ich habe dann ab und zu mal was gesehen, also ich habe auch Oben damals gesehen. Und bei Oben die ersten 10 Minuten. Die ersten 10 Minuten. Voll. Und danach und ist der Film ist nicht bis schlecht. Bis er dann zu dieser, nach Südamerika auf diesen Stock kommt, bis dahin. Und dann, trifft, und dann kommt so, Disney. Das war dann so dann sehr kommt Disney. Halt. Der Anfang ist Pixar, dann kommt Disney, ja. Ganz klar. Und das war, deswegen bin ich da eher im Zweifelsfall immer jemand, der da nicht reingeht, weil ich halt weiß, ich bin jetzt auch Baymax und sowas. Das war wirklich ein Luftballon. Ja. Aber das spricht mich halt irgendwie von sich aus schon nicht so an. Und dann finde ich es auch bescheuert, dass ich dann sowas bewerte, weil ich dann sage, okay, ich bin eh nicht, wenn ich es eh schon nicht mag, kann ich eigentlich auch nicht neutral sein und sagen, okay, mochte ich jetzt nicht, weil XY. Den will ich wirklich machen, weil das Konzept finde ich einfach cool. Unglaublich. Immer so ganz runtergerechnet auf Emotionen zu gehen und nicht mehr auf irgendwas anderes. Das ist vor allem sehr fundiert, also keine Ahnung. Das fand ich so, wir haben ja beide auch Entwicklungspsychologie gehabt. Mhm. Und also so die Sachen, die sich da abspielen, diese Prozesse, sind halt wirklich sehr nah einfach an den psychologischen Handlungen, die dann passieren und auch am Älterwerden sowas. So eine Krise jagt die nächste, so das ist. Also ich bin der Meinung, dass dieser Film, wenn den Kinder im richtigen Alter sehen, ihr Leben auf jeden Fall verändern kann. Ja, eben auch noch. Das habe ich auch gehört, dass es viel erklärt. Auch irgendwie geht es ja auch um dieses imaginäre Freunde haben, ist unter anderem ein Thema. Ich weiß es immer alles nur so grob, aber der wird so sehr gelobt und so sehr gefeiert, dass ich mir dann so denke, selbst als Animationsfilm, nicht Hasser, aber halt jemand, der das jetzt nicht unbedingt super toll findet, habe ich auch gesagt, okay, den möchte ich mir eigentlich schon noch anschauen, wenn ich es denn noch hinkriege. Den ich halt mal nachmittags mit Fall. Den ganzen Sechsjährigen reinsetzen. Also alle und Spot brauchst du nicht anschauen. Nee. Der sieht zwar richtig, richtig gut, also die Natur, die gemacht haben, sieht wirklich unglaublich aus, aber ja, die Handlung ist halt eigentlich ein bisschen König der Löwen. Ja, deswegen, die Handlung ist von Alles Kopf wirklich was Eigenes und Außergewöhnliches. Wenn es wirklich Menschen gibt, die jetzt nicht wissen, was es ist, ich weiß nicht warum, aber es geht ja wirklich um ein kleines Mädchen und deren Emotionen. Es kommen ja auch andere Erwachsene dann vor, irgendwie so am Rande, aber hauptsächlich schon eher sie und ihre Emotionen. In dem Film geht es um sie und ihre Emotionen. Genau. Und die Emotionen sind halt kleine Figuren in dem Film. Das sind halt, logisch, es ist trotzdem ein Film, der auch Kinder ansprechen soll. Eben, das sind halt dann, also Wut ist eine Person und Wut, Angst, Kummer, Ekel, Kummer Freude. Und Freude. Genau. Also Freude und Kummer sind ja die Haupt. Das sind die Hauptfiguren, genau. Und darum geht es, dass die zwei eben verloren gehen im Gehirn. Also aus dem Emotionszentrum quasi verloren gehen. Und dann wieder zurückfinden müssen. Und das Mädchen Riley eben dann. Dadurch natürlich bestimmte Sachen anders empfindet. Ganz genau. Es ist wirklich. Ja. Sehr berührend, der Film. Also ich finde, man merkt auch teilweise so ein bisschen, wenn man mal an sich selber denkt, merkt man halt, was so in einem selber mal in dem Alter vorgegangen ist. Oder wo oder auch heute sogar noch vorgegangen. Oder heute auch noch vorgegangen. Weil ich weiß, behandeln sie ja auch grob das Thema Depression zum Beispiel, dass man auch traurig sein kann, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben. Ja, ganz genau. Auf spielerische Art und Weise, also ich könnte jetzt die Moral dieses Films sagen, aber das möchte ich nicht. Das ist mir besser. Ja. Nee, eben, auf jeden Fall. Mich hat der sehr bewegt und ich habe mir den jetzt auch, glaube ich, schon 5-mal oder so angeguckt. Ich kann den wirklich immer wieder an. Also ich bin sowieso großer Fan von Animationen jeglicher Art, also ob jetzt Computer gezeichnet, Stop-Motion ist natürlich nochmal das Highlight das auch, überhaupt. Das mag ich auch sehr gerne. Da habe ich dann eh nachher noch was. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, mein nach Toy Story, den ich halt als Kind früher immer gesehen habe, ist das mein. Das ist vielleicht der Grund. Ich bin nie mit Toy Story in Berührung gekommen, als ich kleiner war. Und das ist. Die sind ja wirklich über eine lange Zeitspanne hinaus. Ja. Sind die 2010 kam der dritte, glaube ich. Eben, also eigentlich wäre ich absolut in der Zielgruppe dafür. Ich weiß nicht warum. Es war einfach, ich habe Toy Story 2-3 Jahre zu spät gesehen wahrscheinlich, als man dann einfach selber nicht mehr eben mit Spielzeugen in der Form gespielt hat. Und dann habe ich Teil 2 und Teil 3 noch nie gesehen. Und alle sagen, es ist eine ganz tolle auch Story. Ich habe zum Beispiel Toy Story auch relativ spät gesehen. Also wirklich so wie du wahrscheinlich, als ich nicht mehr mit Spielzeugen gespielt habe, aber ich fand den einfach so cool, den Film, und deswegen mag ich den jetzt auch immer. Also die anderen, den zweiten und dritten, habe ich auch nicht gesehen, aber der erste ist trotzdem so, ist einfach ein cooler Film. Vielleicht muss ich die wirklich mir nochmal angucken, weil ich habe sie einfach zu einer Zeit gesehen, wo ich noch nicht das Medium Film irgendwie analysiert habe, aber halt schon zu alt war, um es noch als Kind gut zu finden. Ja, Toy Story, war das eine blöde Zwischengruppe. Also Toy Story 1 sollte man auf jeden Fall sehen, einfach nur daher, weil das der erste komplett am Computer entstandene Film ist. Ja, und das hat auch wirklich viel. Meine viel Arbeit war. Mhm. ich hatte einen Haufen Sachen, die ich einfach erwähnen wollte, wo ich nicht sagen würde, das sind die besten Sachen dieses Jahr. Aber da könnte ich echt einfach eine Liste runterrattern. Ich weiß nicht, ob ihr Elsa gesehen habt, deutscher Film. Ja, fand ich gut. Ja. War halt, ja, weiß nicht. Ist rein von der Handlung, ist von der Handlung jetzt auch vielleicht nicht was überraschend Neues. Eben, es geht um Georg Elser hinter, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ja, den ganzen Namen so betreut, wenn man sowas nicht das weiß. Ist der Bürgerbräukeller, genau, die Säule ausgeschabt hat. Ne? Genau, und es ist halt ein Spielfilm, es geht um ihn, wie, also eigentlich zu Beginn des Films findet dieses Attentat statt und dann geht es darum, wie er eben von den Nazis verhört wird und letzten Endes natürlich auch in Konzentrationslager kommt. Und es war ein sehr bewegender Film, das war wirklich so ein Film, wo du sagst, boah, also, und eben alle reden heute trotzdem mehr von Stauffenberg, obwohl das der eigentlich nur, dazu, also ich weiß nicht, was gemacht, aber er war halt ursprünglich ein glühender Anhänger. Und aber wieso hat er es denn gemacht? Also ich meine, der hat es dem Ende gegeben. Ja, das Schiff ist untergegangen, eben. Deswegen dachte er, er muss ihn jetzt killen, damit er am Ende doch noch als Sieger da steht. Also er war halt doch auch ein Penner, ne? Ja, nee, das ist, wird dann immer, es gibt natürlich zwei Perspektiven dazu, aber eben, ich bin auch der Meinung, dass das nicht das Gleiche ist wie jemand, der zur glühenden Nazi-Zeit sich sagt, na, ich gehe trotzdem hin, obwohl niemand, eben, das hat ihm komplett ja alleine. Komplett eben. Alleine, das hat ihm ja auch keiner geglaubt. Komplett gesehen. Alleine machen und organisieren und gegen, also auch dieses Metalle, finde ich, hat der Film schon gut rübergebracht. Wie es ist, in der Gesellschaft zu leben, wo du mit deinen Gedanken und mit deiner Art und deiner Einstellung komplett alleine bist in dem Moment. Natürlich gibt es irgendwen, der rauszudenken, aber du kannst so jemanden nicht finden, weil du kannst dich eigentlich nicht offenbaren, sonst wirst du gleich denunziert. Was man noch erwähnen kann, wahrscheinlich ist für euch gar nicht, aber das finde ich auch das Lustige, wenn wir Unterschiede haben. Ich fand Mission Impossible Rogue Nation nicht schlecht. Nicht gesehen. Ist auch wieder was, wo ich ausholen muss, dass ich Mission Impossible natürlich auch als Kind gesehen habe. Quasi und dein Toy Story. Ja, genau, bei Toy Story. Tom Cruise ist dann Woody, oder? Ja. Klein genug wäre ja eigentlich. Nee, aber ich habe alle Mission Impossible Teile gesehen und ich fand diesen vierten, der eigentlich von vielen als sehr gut bezeichnet wird, fand ich eher ein bisschen langweilig. Und okay, irgendwie. Vierter war von J.J. Abrams, ne? Nee, der, oder war das der nee, dritte? Wie heißt er? Der Regisseur von Die Unglaublichen, von dem Animationsfilm. Ah, Brad Bird. Genau, da kommt, zu Brad Bird kommen wir später noch. Weil ich habe die schlechtesten Filme dieses Jahres. Und hast Brad du Bird, ja, ich weiß schon, wie du meinst. Das ist einer von diesen Filmen, den ich nicht bewusst geguckt habe, aber ich wurde da eher mit reingeschleppt. Und ja, ich weiß schon, warum ich ursprünglich selber nicht reingegangen wäre. Mhm. Aber gut, bleib erstmal ein bisschen Ja. Regisseur Christopher McQuarrie kannte ich jetzt eigentlich nicht wirklich, aber der hat, glaube ich, das Drehbuch zu, ich glaube, Edge of Tomorrow oder so geschrieben. Irgendwie sowas in der Art. Das ist jetzt schwierig, ob er Edge of Tomorrow sogar gemacht hat. Auf jeden Fall hat er irgendeiner Form schon, nee, genau, Jack Reacher. Deswegen, er hat irgendwie mit Tom Cruise schon zu tun gehabt. Und es ist ein Mission Impossible-Film. Es ist jetzt nicht ein Meilenstein der Filmgeschichte oder irgendwas, aber für einen fünften Teil in einem Franchise, wo man sagt, da wird es eigentlich immer richtig schlecht. Also eigentlich wird es bei Teil 3 schon schlecht bei diesen Franchise-Sachen. Aber für den fünften Teil war der halt wieder originell, es war was anderes und ich wollte auch mal Popcorn Kino erwähnen, was nicht schlecht war. Also ich finde halt auch Tom Cruise als Schauspieler angenehm. Ich sehe ihn als Tom. Privat ist das ein völlig irrer, warum er nicht reden. Ich mag ihn auch als Schauspieler. Eben, aber als Schauspieler sehe ich ihn einfach gerne. Das ist jemand, den ich gehe nicht in alle rein, wo er drin ist, aber das war jemand, nee, gucke ich mir an. Ja. Und wenn er total kacke ist, dann gucke ich halt nie wieder mit einer Pause. Ja. Aber der war halt jetzt ganz gut. Also. Was ich ja cool finde, ist, dass er dieses. Also ich habe den auch nicht gesehen, diesen Flugzeugstand hat er anscheinend komplett selber gemacht. Das ist ja, so irre, wirklich muss man mal sein, sich am Flugzeug zu hängen. Nee, ich weiß noch, wie ich das im Trailer gesehen habe und dachte mir, ja gut, oh, scheiße, jetzt gehen sie dann doch so mehr in die Stunt-CGI-Richtung. Hm. Hab's erstmal so verpönt und dann gucke ich so ein Making-of an und denke mir so, fuck, der hängt da wirklich dran. Eigentlich hätten sie es noch mehr verkaufen müssen, als er hängt da wirklich dran. Ja. Weil, also, aber es ist auch wieder was, weil von Cruise halt so gehasst wird. Privat sicher zu Recht, er ist ein Irrer. Aber ich würde dann ihm gleich auch unterstellt, ja, der hat wahrscheinlich einfach nur einen unglaublich winzigen Penis und deswegen muss er solche Stunts machen, damit er sich männlich fühlt. Was ich immer ein bisschen böse finde, weil warum muss man immer gleich das alles so auf den Penis produzieren? Toll, das muss ich über Tom Cruise Penis denken. Alles negativ reduzieren, nur weil jemand in irgendeiner Form negativ auch dasteht, fand ich irgendwie albern. Und das macht was aus. Ja, das hatten wir vorhin schon. Das macht, also, es geht ja hier nur um die Leistung, die er abliefert. Das ist ja ein Job, was er privat macht. Das kann uns doch völlig wurscht sein, solange es das nicht beeinträchtigt. Das ist privat, es ist halt umstritten, was er tut. Aber er geht nicht offen hin und bringt irgendwie Kinder oder sowas. Also er macht jetzt auch nicht privat was, wo ich sage, okay, das kann ich nicht mehr trennen. Sondern ich kann es nur noch trennen, dass er in einer blöden Sekte ist und irgendwie Scheiß macht. Ich stelle mir gerade das Oprah Winfrey Interview vor. Nee, er ist wirklich wahnsinnig. Braucht man nicht drüber reden. Aber eben, was macht es aus, wenn ein Actionfilm, gerade wenn wir so Sachen haben wie Fast and Furious, ich bin kein Fast and Furious-Fan, ich habe auch nur einen gesehen, aber das ist halt alles so gefaked und nichts wird mehr selber gemacht. Zwei gesehen. Ich finde das ja schade, weil ja nicht die Serie, die ersten zwei Teile waren cool. Das war, ich mochte den Tokyo Drift auch voll gerne. Tokyo Drift war auch jeder hasst den, aber ich fand die total cool. Einzige, ich gesehen habe und dann dachte ich so, nee. Nee, echt, aber ich fand den total, also da war ich noch jünger, wo ich den gesehen habe, aber ich fand den schon cool. Ja, ich habe den damals im Kino gesehen. Also ja, ich auch. Und Ganzen war das Hulk-Auto. Alle sagen immer, ja, ich bin Vin Diesel dabei und deswegen war das gut. Das macht für mich schon mal gar nichts aus. Außerdem war doch dabei am Schluss. Ja, ganz am Ende, Ich bin totaler Autonarr, ich liebe Autos total. Mhm. Und Ja, keine Ahnung, ich fand das halt einfach von dieser Autoszene, so den Einblick in diese Tuning-Szene und so, das fand ich total, total cool. Und so, aber ist das Gefühl nicht total unrealistisch, was das angeht? Ich bin ein Laie. Ja, aber halten die nicht immer 40 Gänge so, wenn sie schneller fahren wollen? Ja, natürlich, aber so in die Richtung geht es halt schon. Okay. Aber mittlerweile doch auch nicht mehr, oder? Mittlerweile ist das ja nur noch irgendwie Heißzeug. Action, irgendwie, dass sie da mit irgendwelchen Autos einen riesen Tresor durch die Stadt ziehen. Das oder aus dem Flugzeug springen mit Autos. Ja, oder von Hochhaus zu Hochhaus habe ich gesehen, im Trailer zum siebten Teil. Ne? Völlig bescheuert. Oder auf der längsten Flugzeuglandebahn aller Zeiten oder so habe ich gehört. Ab dem dritten habe ich keinen mehr gesehen. Weiß noch, wie der sechste, das war der sechste, der lief im Kino und wir müssen ja immer im Kino gucken, wann die Filme aus sind, dass wir rechtzeitig da sind, um aufzuräumen. Und dann hat mir jemand erzählt, dass Fast and Furious 6 mit einer Landebahn endet. Und dann, das ist so das Ende vom Film. Und ich gucke halt rein und denke, oh, die sind bei der Landebahn. Das sieht ja gleich aus. 15 Minuten später gefühlt ist er immer noch nicht aus, weil diese Landebahn, und die fahren da ja drauf lang, ewig, also keine Ahnung, was das soll. Aber eben, und das ist genau für mich der Kontrast. Also Mission Impossible ist zumindest ein Action-Franchise, was versucht, innovativ zu sein. Also nimmt sich dann Drehorte, die noch keiner benutzt hat, oder Stunts, die noch keiner gemacht hat. Und vor allem ist halt schon von Vorteil, wenn du einen Action machst, ist ja das, was Mad Max auch gut macht, dass du halt siehst, dass es echt ist, dass da tatsächlich gerade der Darsteller da hängt und du nicht von hinten irgendwie den Rücken zeigen musst, damit man nicht merkt, dass es ein Stuntman ist, sondern Tom Cruise halt dann wirklich selber durch die Gegend fliegt. Und es ist reine Unterhaltung, es ist nicht irgendwas Bahnbrechendes, aber es ist gute Unterhaltung in seinem Segment für einen Actionfilm. Und deswegen wollte ich den zumindest erwähnt haben. Ist auf jeden Fall nicht der Film des Jahres, braucht man nicht reden. Ja, ja. Sicario hat... Oh ja, den habe ich vergessen, Mensch. Sicario wollte ich schon noch irgendwie... Den habe ich vergessen, ja. Habe ich lange überlegt, weil ich... Das ist so ein Regisseur, den ich verfolge, seit er groß ist. Oder seit er die ersten Sachen gemacht hat. Ich weiß noch, ich gehe nie in die Sneak bei uns, aber... Da waren wir alle, der Sneak lief, ja. Aber Enemy lief in der Sneak? Der lief ja nicht im Programm, der lief nur in der Sneak raus. Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, reinzugehen. Okay. In den vollen Saal. Und ich weiß noch, wie da massenweise Leute rausgegangen sind. Das ist ja wirklich kein Film für die Masse. Braucht man echt, muss man wirklich betonen. Das ist natürlich wieder dieser Regisseur, der Name ist Franzose. Denis Villeneuve oder so, keine Ahnung. Das ist schwierig, den auszusprechen. Und der hat eben auch Sicario gemacht und Prisoners. Und Prisoners war auch kein perfekter Film für mich, aber hatte was Sachen gemacht, die mal anders waren. Und sein halt sehr eigener Stil. Und Sicario war auch wieder sowas, das war sehr eigen. Also Enemy würde ich mir tatsächlich nochmal ansehen, aber bei Prisoners und bei Sicario, die würde ich glaube ich nicht nochmal sehen. Auch wenn Sicario wirklich ein toller Film war, also allein die Musik und diese Aufnahme über die Wüste und so, war unglaublich und hat wirklich richtig Stimmung gemacht, aber ich glaube, ich möchte ihn einfach nicht nochmal sehen. Ist auch weniger interpretativ, also die Story ist eigentlich relativ linear und Enemy ist halt sehr interpretativ, du kannst es ja wirklich... Also das stimmt auch Prisoners, das müsste ich nicht nochmal sehen. Also ich glaube, man hat keinen Mehrwert davon, wenn man es nochmal sieht. Und ja, es wird nicht. Ich will es nicht nochmal durchmachen irgendwie. Also vor allem bei Prisoners, da war es schon, also auch relativ lang, glaube ich, der Film und teilweise auch wirklich heftig. Ja. Aber Sicario, ich weiß nicht. Ich fand nicht, das ist ein Zwiespalt. Ich überlege die ganze Zeit, will ich den haben oder will ich den nicht haben? Aber du hast schon recht, das ist so ein Film, den man vielleicht nicht fünfmal angucken kann, weil dann ist er irgendwann. Ich glaube, es macht ihn kaputt, wenn man das sieht. Ja, er wirkt halt beim ersten Mal sehr stark und die Schauspieler auch für Josh Brolin. Ja. Aber was weiß ich denn, wir haben ihn zusammen gesehen, oder? Ja, das Sneak. Ja, genau. Also ich fand, die weibliche Hauptrolle war mir Blunt. Teilweise ein Dorn im Auge. So dieses, warum? Das würde ich gerne wissen, das habe ich ein paar Mal gehört. Genau, sie wurde so dargestellt als die starke Charakterpersönlichkeit, aber dann, eingeführt worden, dann ist sie am Ende aber doch wieder die... Ja, die zerbrechliche Frau, oder die sich nicht traut, oder so, die, ja, das ganz krass gesagt wird, unterdrückt wird, in Anführungszeichen so, aber... Haben wir alle gesehen, Sicario, ne? Ja. Dann machen wir nochmal einen kurzen Spoiler-Ting. Ja, also Sicario, guckt ihn euch an, das ist ein guter Film, aber wir spoilern jetzt. Also das, was du meinst, also die Szene dann, dass sie sich den Typen in der Bar aufreißt oder aufreißen lässt und das dann ein Auftragskiller oder so ist, das ist dann, also ich meine... Also das fand ich schon, das war schon sehr faul vom Drehbuch her. Also man nimmt, also ich meine, gehen die davon aus, okay, wir nehmen jetzt einen so einen Typen, der reißt die auf und weil es eine Frau ist, springt die sofort auf den Typen an, weil der Muskeln hat. Ich glaube, das Lustige ist, und das sehe ich halt gar nicht so, und das ist aber, viele hatten diese Meinung, ich glaube, das ist gar nicht um, also viele haben, glaube ich, in dem Film diesen Inhalt gesehen, es geht ein bisschen um Frauen und Männer und wie unterschiedlich die mit derselben Situation vielleicht umgehen oder sich verhalten. Und ich habe das halt gar nicht so gesehen. Ich habe einfach gedacht, gut, es ist jetzt einfach nur mal eine Frau, eine Hauptfigur, ohne dass es einen Sinn hat oder sowas. Weil den Job, den sie macht, das wird einfach am Anfang etabliert, dass sie den Job genauso gut machen kann. Sonst könnte vielleicht jemand sagen, ist doch albern, immer Sachen, die sehr physisch sind, das ist eher was, was Männer machen. Weil rein biologisch ist es einfach so, ist, dass Frauen weniger Muskelmasse haben, ohne das jetzt irgendwie in eine sexistische Richtung zu drängen. Aber und das fand ich halt gut, dass man einfach am Anfang nur gezeigt hat, darum geht es da gar nicht. Es ist eine rein psychologische Sache, vor allem dieser Job. Du musst einfach mit Situationen klarkommen, die sehr irre sind. Und das kann sie. Und dann kommt sie klar. Und deswegen, und im Nachhinein haben viele dann gesagt, vor allem, sie fanden sie sehr nervig, weil sie nicht zurechtkommt und weil sie immer nur so ein Klotz am Bein ist. Und ich glaube eher, dass der Film das bewusst macht, also dass sie, man bewusst manipuliert wird, dass sie nervig dasteht. Aber wenn man nüchtern darüber nachdenkt, sind diese Typen in diesem Film einfach richtig scheiße zu ihr. Ja, ja. Und sagen ihr halt überhaupt nicht, was los ist. Nachdem sie mehrfach das anspricht und sagt, ich gehe jetzt. Wenn ihr mir jetzt nichts sagt, dann haue ich einfach ab. Sie ist ja auch quasi nur ein Zuschauer. Genau, eben. Und sie wird einfach damit, einfach nur, eben, sie wird ja eigentlich nur reingezogen, damit man es offiziell am Schluss autorisieren kann, diesen ganzen Einsatz, glaube ich. Das war doch die Aussage am Schluss. Sie haben die nur mitgeschleift, damit sie sagen können, es war jemand von der und der Gruppe oder der und der Einheit dabei. Und deswegen war das alles in Ordnung, was wir gemacht haben. Und das ist halt, also zwischendurch kann ich verstehen, während des Films, dass man sagt, oh, was soll das eigentlich mit ihr, was, warum ist sie eigentlich da? Aber im Nachhinein erklärt der Film das für mich halt. Und deswegen fand ich sie dann gar nicht mehr nervig, sondern ich fand es eigentlich... Ja, sie war nicht nervig, aber die Szene, die Aufreißen jetzt nicht gebraucht hat. Das fand ich, also das war das, was mich am meisten gestört hat. Aber vielleicht wollte man da einfach nur zeigen, dass sie halt eben, dass sie der Situation nicht Herr werden kann, weil die Informationen fehlen. In dem Fall kriegt ihr natürlich erstmal recht die Informationen, dass du gar nicht weißt, dass ich irgendwer umbringen soll. Mhm. Aber vielleicht war das eine sehr bildhafte Art zu sagen, das wächst dir eindeutig über den Kopf und sie hat keine Kontrolle mehr darüber, was da vor sich geht. Ich finde, da hat halt Mad Max zum Beispiel einen besseren Job gemacht. Mhm, da habe ich, also da musste ich den ganzen Film über nicht einmal überlegen, okay, jetzt schießt die Frau, ob die schon trifft oder. Mhm, weißt du, was ich meine? Sie ist, da ist Furiosa eingeführt worden als Badass und das war sie auch den Film über. Und dann. Und da ist sie, und in Sicario ist sie auch als Badass angeführt worden und als FBI, doch, also sie darf schon, ich meine, sie ist als FBI-Agentin eingeführt worden. Und die haben halt was auf dem Kasten und machen dann nicht so dumme Sachen. Ich weiß es nicht, also die eine Szene, der hat ein bisschen, also der Film war trotzdem gut und ich find auch nicht, dass sie wirklich nervig war, halt, also dann am Schluss, das war wirklich diese eine Szene, wo ich mir dachte, war das jetzt einfach nur vom Drehbuch, damit es irgendwie storytechnisch ein bisschen weitergeht? Und das fand ich war schon. Aha. Ja, das hätte man klüger lösen können. Okay. Naja, also wie gesagt, mich hat es nicht gestört, weil ich mir dachte, gut, das ist jetzt einfach eine. Also warum? Sie ist ja kein Roboter, aber es ist ja egal, ob sie jetzt jemand aufreißt oder ob es einer von den Männern jemand aufgerissen hätte. Ja, aber genau der ein. Also, weißt du, was ich meine? Der hat sich ja bewusst dann sehr lang gemacht. Also, das war ja. Der war doch. Ja, das ist im Auftrag. Ich kann das verstehen, dieses. Schicken wir mal einen Killer und der nutzt dann die Schwächen der Frau aus, indem er gut aussieht, sie vielleicht noch ein bisschen betrunken macht und mit nach Hause nimmt. Und dann muss sie noch gerettet werden. Und das klappt halt auf den ersten Versuch. So. Das war schon, also das fand ich zwar so. Aber das sehen wir doch andauernd in Filmen nur anders. Und das ist halt, Männer werden dann irgendwie, dann ist es nicht die Frau, die sie umbringt, aber sie werden von irgendeiner Femme fatal verführt und scheitern dann übelst an dem Ganzen. Das ist doch eigentlich ein Film-Trope, das haben wir ganz oft schon gesehen. Natürlich, aber das sind halt dann meistens auch Filme, wo ich persönlich einen anderen Anspruch dran stelle. So, okay. Also wie jetzt bei James Bond oder sowas. Ja, da stelle ich jetzt nicht so einen Anspruch wie an Sicario. Mhm. Also bei Sicario war mir klar, okay, ich sehe hier einen herausragenden Film, der wirklich gut ist. Also der, dass die Hauptfigur an sich an so einer Situation scheitert. Nicht ganz genau. Dass es eine Frau ist, die daran scheitert, sondern einfach. Ich fand es einfach wirklich, wirklich schwach, das so zu lösen, diese Situation. Okay, das kann ich verstehen, ja. Nee, ich sag auch, das ist kein perfekter Film. Ich möchte dafür noch eine andere unglaublich geile Szene erwähnen, die, glaube ich, spannendste Szene im ganzen letzten Jahr. Und das ist das vor der Grenze auf dem Highway. Oh ja. Mit diesen Autos, wo sie dann in dieser Warteschlange stehen. Heftig. Also, echt gut. Und auch die Art, wie es gedreht, also eben, das ist halt einfach, also, das ist jemand, den ich verfolge. Eben, der Denis Villeneuve, wie auch immer er heißt. Villeneuve. Das ist so schlimm, so ein Name, den kann ich auch nicht aussprechen, aber. Super, also in jeder dieser Filme von ihm, nicht alles guckt man sich nochmal an, aber es war immer was interessant, es war immer was, es wert es angeguckt zu haben. Hast du seine vorherigen Filme auch schon gesehen, seine französischsprachigen? Ich hab lustigerweise in dieser Enemy-Box, die ich liegen habe, liegt ein alter Film von ihm drin, ich habe ihn noch nicht angeguckt. Also das immer was er vor Enemy noch gemacht hat. Ist es ja in der Highschool, so ein schwarz-weiß-Film? Wie heißt der denn? Ich weiß es nicht, ich habe nur letztens einen Trailer gesehen und dachte, sieht ganz cool aus. Ich weiß nicht, wie der Film heißt, der liegt auf jeden Fall bei, aber noch nicht geguckt, ne? Nee. Aber eben seit Enemy ist das immer noch so, okay. Muss man mal aufpassen, was der noch so macht. Und eben momentan ist es ein bisschen die kommerziellere Richtung, aber sie trotzdem wollen. Filme, die ich eben gerne sehe, also wo ich nicht sage nachher, oh, habe ich jetzt bereut oder irgendwas. Und eben schon einer der besseren Filme des Jahres. Nicht perfekt in irgendeiner, also war jetzt nicht alles genau richtig oder so, sonst wäre ja mein Film des Jahres, aber wollte ich eben nur erwähnt haben, dass die Kamera schon ganz gut war. Was ich noch erwähnen würde, ist It Follows. Habt ihr den gesehen? Und das wollte ich vorhin bei Babadook schon sagen. Mhm. 2015 war so das Jahr von herausstechenden Horrorfilmen, kann originell, das sein? Originellen, ja. Originelle Horrorfilme, ja. Also ich habe It Follows noch nicht gesehen. Aber da wird ja doch auch sehr gehypt, ebenso wie Babadook auch. Ist aus dem Film, letzten 5 Minuten leider nicht sehr gut. In den letzten 5 Minuten werden sie sehr klischee-mäßig, Teenager-Horrorfilm-mäßig. Aber die Idee von dem Film, um das einfach zu erklären, es geht um irgendwas Böses. Es wird auch im Film eben It, was auch immer es ist. Und es verfolgt dich in Form von in Menschengestalt. Also es übernimmt scheinbar irgendwelche, es nimmt die Form von irgendwelchen Menschen an, völlig willkürlich auch. Und das läuft einfach nur ganz in Ruhe auf dich zu und wenn es dich halt dann zu fassen kriegt, bringst dich um. Also eher durch die Berührung, gar nicht wirklich, dass es dich, keine Ahnung, den Kehler aufschlitzen muss, sondern durch dieses, dass es dich berührt und zu packen kriegt, bist du dann tot. Und das Besondere an dem Film ist, dass dieses Klischee immer von Horrorfilmen, dass ja die Jungfrau überlebt den Horrorfilm immer, wenn der Killer kommt. Und der Witz in dem Film ist, dass dieses etwas immer per Sex weitergegeben wird. Und du musst es immer weitergeben an jemanden und dann musst du aber musst du eigentlich erklären, was los ist, weil wenn das S dann hinter ihm her ist und ihn umgebracht hat, geht es rückwärts und geht wieder auf dich. Das heißt, eigentlich ist das eine Endloskette und die Leute müssen es immer hinkriegen, dass der Nächste, den sie es angehängt haben, auch überlebt, weil sonst bringt es dir irgendwann nichts mehr, weil du irgendwann wieder dran bist. Und eben, es geht dann auch im Teenager-Mädel, keine Ahnung, wie alt sie in dem Film ist, vielleicht 16, 17 soll sie sein. Und es wird eben auch angehängt, einfach, sie hat, glaube ich, irgendwie ihr erstes Mal mit ihrem Freund und plötzlich wacht sie auf, also nach dem Sex macht er sie bewusstlos mit Chloroform oder irgendeinem Klischee und sie wacht auf und ist einfach nur in einem Rollstuhl festgebunden, in so einem verlassenen Haus. Und er erklärt ihr die Regeln, er sagt ihr einfach, es wird dir nachlaufen, es sieht irgendwie wie ein Mensch aus, aber völlig unterschiedlich immer. Manchmal könnten es auch Menschen sein, die du kennst und es tut nichts anderes, als ganz in Ruhe auf dich zuzulaufen. Sonst macht es gar nichts, es läuft einfach in Ruhe auf dich zu und wenn es dich dann hat, bist du tot. Und dann lässt er sie extra da festgebunden, damit ihr zeigen kann, wie es aussieht. Nämlich dann warten sie da eine Zeit lang und dann kommt eine halbnackte Frau einfach dahergelaufen und kommt in dieses Gebäude rein und geht langsam auf sie zu. Also man kann auch wirklich vor dem Viech in Ruhe davonlaufen. Das ist nicht, du musst nicht rennen oder so. Du musst ein bisschen schneller gehen als das Ding. Und das macht er auch und dann lässt er sie auch frei, damit sie davonkommt. Und der Rest des Films geht darum, dass sie selber jetzt versuchen, diese Situation klarzukommen und was für Möglichkeiten sie hat. Und das Originelle an dem Film war, dass es zwischendurch Szenen gibt, wo das S oder etwas da ist und wir als Zuschauer sehen es. Es läuft irgendwo im Hintergrund, während die zwei Leute miteinander reden. Und wir sehen nur das im Hintergrund, jemand ganz ruhig auf uns zuläuft. Die Szene, es wird nicht aufgelöst, indem das Viech plötzlich daherkommt, sondern die Szene endet, die fahren einfach mit dem Auto wieder weg und das Ding hat sie halt nicht erreicht. Und diese Technik ist so effektiv, weil du halt dann selber als Zuschauer anfängst und immer im Hintergrund guckst, oh Gott, wenn sie an öffentlichen Plätzen sind, wo 10.000 Leute sind, denkst du mir, wer läuft gerade in der ganz geraden Linie einfach noch die Kamera zu? Weil immer diese Perspektive. Und es gibt wirklich zwei, drei Szenen, wo sie es machen, wo das Ding eindeutig da ist. Also eine gibt es ein ganz langer Schwenk, da siehst du, wie sie in so ein Gebäude reingeht und dann dreht die Kamera, dreht sich einfach mal weiter. Und siehst du, wie sie reingeht, Kamera dreht sich weiter und auf der anderen Seite läuft so ein Mädchen auf sie zu. Die Kamera dreht sich weiter, zeigt wieder, wie sie drin und was wir machen sind. Die Kamera dreht sich wieder, das Mädchen ist noch näher. Und einfach immer so weiter. Und das ist so unheimlich. Und am Schluss, das Ende ist ein bisschen, da verlieren sie ein bisschen den Schockmoment, den sie am Schluss vielleicht hätten nutzen können oder was auch immer. Das Ende ist ein bisschen Klischee, weil es ist eine Gruppe von Teenagern, die halt dann zusammenarbeiten. Und das ist schade, aber die Idee von dem Film ist richtig, richtig originell und richtig cool, weil es so simpel ist. Brauchst nicht irgendeinen gruseligen Typen in einer Hockeymaske oder so ein Scheiß. Das ist einfach nur jemand, der da steht und auf dich zugeht. Und also eben, die Technik war so originell und so simpel, aber dass ich den auf jeden Fall wählen wollte. Aber leider das Ende hat es halt dann, es war dann dadurch nicht ganz so mein Film des Jahres, halt das Ende dann ein bisschen stampig wurde, sagen wir es mal so. Aber ich habe hier auf jeden Fall noch einen Haufen anderes Zeug. Den Marsianer wollte ich zumindest erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr den Marsianer gesehen habt. Habe ich gesehen. Hast du das Buch vorgelesen? Nein. Das war einer der wenigen Filme, wo ich vorher mal das Buch gelesen habe, weil es hieß, das Buch sei so toll, sei so wissenschaftlich, also sei so alles sehr gut recherchiert gewesen. Ja. Natürlich der Fiktion vorausgesetzt, dass wir zum Mars reisen können, was wir nicht können. Und das Buch war auch echt unterhaltsam und auch richtig lustig an einigen Stellen. Also der Humor, der im Film ist, ist auch im Buch so. Es gibt wirklich Stellen, wo ich echt lachen muss. Ich habe mal den Anfang gesehen, so irgendwie I'm totally fucked oder sowas. Ja. War gleich der erste Satz oder so. Eben auch, ne? I'm going to science the shit out of this. Ja. Und der Film war auf jeden Fall auch gut gemacht und so. Ja. Also Ridley Scott ist halt so jemand, ich bin nicht der Größte. Also ich habe Alien auch nicht Alien in der Zeit gesehen, wo es gehypt war. Ich habe Alien lange danach gesehen. Ich habe Alien auch erst letztes Jahr gesehen, ja, aber fand ihn unglaublich geil. Darf ich gestehen, dass ich Prometheus tatsächlich mochte oder mag? Also ich habe ihn ja gesehen, ich fand ihn unglaublich unterhaltsam, hat Spaß gemacht, aber... Ja, vergesslich. Es war ja nichts, danach, was ich nochmal gucken muss. Es halt kein Film für die Ewigkeit. Eben, ne? Gute Schauspieler, war auch gut gemacht alles, aber... Jessica Chastain, die in jedem Film mitspielt zurzeit, was ich gut finde, weil ich liebe sie. Ich finde sie auch super, aber die was sie in echt viel Film The Huntsman und The Ice Queen verloren hat, das war echt... Kommt jetzt ein zweiter, ne? Ich habe gestern plakatiert für diesen Film. Schaff's ja alles. Ich bin stolz auf meine Plakatieraktion. Ich finde, weil da kann man was draus machen aus diesem Plakaten da. Oh mein Gott, der Film braucht es echt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer da auf die Idee gekommen ist. Ein Film noch, den ich gesehen habe und bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ist Crimson Peak. Mit Jessica Chastain. Chastain spricht man das, ne? Ja, also... Del Toro halt. Optisch, optisch, geil. Wow. Ja. Aber... ja, ist so ein bisschen wie der Marsianer, weißt du? Man Style over Substance. Ja, man guckt ihn sich an. Gut gestaltet alles. Leider hat beim Drehbuch irgendwie keiner drüber geschaut. Ja, das ist halt kein Pan's Labyrinth 2, ne? Nee, eben. Und das ist halt das immer, ich werde immer, wenn ich jetzt was von Del Toro sage, ist immer mit Pan's Labyrinth vergleichen. Ein Film, der in meinen Augen wirklich perfekt ist, in dem, was er tut. Und Hellboy 1. Der war toll. Ich habe Hellboy 1 nur mal zu einem Zeitpunkt gesehen, wo ich noch nicht wirklich wusste, was ich damit anfangen soll. Ja, okay. Den müsste ich mal angucken und muss vielleicht mich darauf einstellen, dass dann Ron Perlman als Teufel durch die Gegend läuft. Also meine Hoffnung stirbt das echt noch nicht, dass ein dritter Teil kommt. Ich habe die Zeit nicht gesehen, aber den ersten habe ich unter den falschen Voraussetzungen gesehen. Das war so eine Zeit, wo, glaube ich, Spider-Man sehr populär im Kino war, die alten Teile. Und dann kommt Hellboy raus und ich gucke den und denke mir so, was? Warum läuft jetzt Typ ein Nazi-Roboter oder was ist das, was da läuft? Ich verstehe es einfach nicht. Und das war, da muss ich selber sagen, kannst du nicht mehr so richtig beurteilen, weil im Nachhinein dachte ich mir, was? Ja, ich mag einfach seine Kräfte. Ich weiß nicht, er inszeniert so mit diesen krassen Farben und sein Stil, was die ganzen Requisiten und so angeht. Das weiß nicht, finde ich einfach toll. Deswegen fand ich aber Pacific Rim auch so enttäuschend, weil das war halt nur CGI und das war auch nicht in der optischen Art auch nicht originell. Das war irgendwie so. Bei Pacific Rim, ich würde gerne diesen Film mögen. Ja, weil die Idee, finde ich damit, okay, hey, Monster hauen sich mit Robotern, finde ich voll in Ordnung. Also ich brauche nicht mehr. Aber irgendwie, egal. was habe ich hier noch? Macbeth, wenn wir von optischen Filmen reden, ich weiß nicht, ob ihr Macbeth geguckt habt. Ich bin Michael Fassbender-Fanboy, ich glaube, man merkt es langsam auch wieder Michael Fassbender. Aber der Film war so schön einfach. Also die 1:1 Shakespeare-Texte, man muss also einfach den Kopf abschalten. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe es nicht kapiert, ich habe auf Deutsch gesehen. Und ich habe zwischendurch einfach nicht mehr kapiert, was diese Sätze noch sollen. Ich habe einfach den Sinn, die Aussage dieser Sätze manchmal nicht kapiert. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu simpel für Shakespeare. Aber optisch war der so geil, dieser Film. Also auch so ganz kräftiges Rot manchmal und dann wieder ganz komische Grün- und Grautöne. Also optisch richtig geiler Film. Und ich erwähne den nur, weil wenn wir davon reden, worauf wir uns 2016 freuen, wegen diesem Film freue ich mich jetzt völlig entgegen meiner eigenen Erwartung auf Assassin's Creed. Weil ich finde die Spiele ganz nett, aber es hat derselbe Regisseur und wenn der Macbeth anpackt und das war optisch war es halt gut und das ist halt wichtig bei einem Videospiel, dass du die Optik richtig hinkriegst. Jetzt habe ich tatsächlich Bock auf Assassin's Creed. Gab schon erste Setbilder, ne? Ich habe nur eins gesehen von Fassbender, wo er im Kostüm da steht. Es gibt noch eins, wo er so auf der Mauer lehnt und quasi in Action so ein bisschen ist. Das haben wir nicht gesehen. Es kann natürlich auch komplette Scheiß werden, weiß man nie. Videospielfilme haben keine gute. Ich habe noch keinen Vergangenheit wirklich gehabt, aber Macbeth war auch ein cooler Film, optisch, aber man muss sich komplett beriesen lassen. Also ich habe dann irgendwann gesagt, es ist ein reines Optikfest und ich denke gar nicht mehr mit. Weil die Story ist auch nicht komplex oder so, es ist nur die Dialoge, die total, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, ich hätte noch... War Kingsman nicht letztes Jahr? Kingsman war auch, den habe ich hier überhaupt nicht draufstehen gehabt, der war im Februar. Den habe ich hier gar nicht stehen. Großartig. Ich fand ihn auch sehr lustig. Finde ich jetzt gut, dass wir da mal unterschiedlicher Meinung sind. Okay, leg los. Also ich fand, das war schon Popcorn-Kino. Am Anfang dachte ich, gut, das ist jetzt so ein knallharter Agenten-Action-Film. Und dann mit der Zeit hat man gemerkt, dass sich dieser Film halt überhaupt nicht ernst nimmt. Und das fand ich cool. So. Also dieser, das ist auch wieder Spoiler, dieser eine Dialog, so, ja, im Action-Film werde ich jetzt irgendwie gerettet im Agenten-Film. Und er sagt dann, das ist kein Agenten-Film. Bam, tot. Das, geil! Und das nach der Kirchenszene, oder? Nach der Kirchenszene. Die war wirklich stark. Ja, die war wirklich, muss ich so genießen. Am Ende die Feuerwerksszene, die da, das ist doch auch nur also, das geil. Ist auch super. Ja, das war schon cool. Vielleicht war ich darauf verwendet. Also, weil Matthew Warren heißt der, glaube ich, der Macher. Mhm. Und ich fand Kick-Ass damals sehr cool. Den ersten. Ich habe den zweiten nie gesehen. Ja, war der erste oder der zweite, das mit der lebensgroßen Mikrowelle? Das war der erste. Das war der erste. Das fand ich unglaublich lustig. Nee, das war der Film. Also, auch mal jemand, der wieder hinkriegt, dass Nicolas Cage eine anständige Rolle spielt und nicht nur Scheiß macht. Und In dem Kick-Ass fand ich wirklich cool und ich fand auch diesen X-Men First Class von dem gut. Auch, das ist selber Regisseur. Ich fand die alle gut für das, was sie sind. Das sind Popcorn-Filme. Und Kingsman fand ich einfach ein bisschen. Es sind schon Sachen drin, die ich cool finde, eben diese Kill-Szene. Oder Samuel Jackson an sich ist einfach cool. Ja, mir ist sein Gelispel irgendwann echt auf den Sack. Ja, irgendwann geht es auch auf den Sack. Also aber vor allem in der deutschen Szene. Rolle ist so, einfach immer, dass er halt, er ist so ein Apple-Typ oder sowas und er ist einfach ein bisschen scheiße und gemein. Aber das fand ich halt witzig. Aber der Film war, ja, am Ende war er mir irgendwie ein bisschen zu. Ja, also Kick-Ass hatte für mich mehr besondere Momente, eben, dass man sich traut, dass eine Elfjährige da irgendwie Leute mit dem Messer absticht. Das war halt irgendwie so, wow, okay. Das war echt brutal dann plötzlich. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, dann wird Kingsman auch in irgendeiner Form zumindest ein bisschen heftig oder vielleicht war mir einfach radikal genug der Film. Ich habe einfach nach Kick-Ass mit, ja, vielleicht was Heftigerem gerechnet. Und dann diese, eben gerade als am Schluss dieses Feuerwerk dann losgeht, dachte ich mir so, wie jetzt? Also eigentlich bei dem Regisseur habe ich jetzt eher erwartet, dass es jetzt erst richtig übel wird und dann hat, also es ist eine coole Szene, aber halt eher sowas wie ein Musikvideo, das ist so. Weiß auch nicht. Also es kam für mich halt aus dem Nichts heraus, dass die plötzlich alle so. Also es war ja vorher im Film nie so, dass wenn Leute gestorben sind oder sowas, dass das absurd aussah oder so. Und dann plötzlich ist es so. Also auf einmal sterben alle und werden kleine Rauchwolken. Ja, das sah halt lustig aus. Gut aus, also, auf jeden Fall, ja. Ja. Aber weil du es gerade gesagt hast, so, Komödien, die richtig brutal sind, fällt mir noch American Ultra ein, der tatsächlich zu eher mein Flop-Film 2015 gehört. Also es war, da war es halt so, das war saubrutal, also wirklich heftig teilweise und es war halt dann auch nicht lustig. Aber der Film wollte definitiv lustig sein. Das war das Problem, also ich musste die ganze Zeit an diese Polizeistation denken, wo dann da alle niedergemetzelt werden und der Ober... Also die ganzen Polizisten sind ja eingeführt worden und man fühlt ja mit denen. Und dann opfert sich der letzte Polizist noch für die, damit die rauskommen, wird dann richtig heftig gekillt. Das fand ich halt nicht mehr lustig. Ich glaube, der Film, also der wurde, glaube ich, auch schon falsch vermarktet. Also ich weiß noch, dass der Drehbuchautor davon, Max Landis, hat selber irgendwann mal gesagt in einem Interview, sein Film wird falsch vermarktet. Er hat einen Actionfilm geschrieben, wo die Hauptfigur einfach mal ein Stoner ist, aber es ist ein Actionfilm. Und vermarktet wurde er als eine Stoner-Comedy Ananas Express, die Action-Elemente hat. Und das ist aber halt, letztendlich ist es ein Standard-Action-Film eigentlich. Für mich war dieser American Ultra so ein bisschen wie Super, habt ihr gesehen, oder? Super, ja. Ja, so. Aber Super bisschen. Fand ich deutlich origineller in manchen Sachen. American Ultra war mir viel zu standardisiert. Ja. Super war wesentlich an manchen Stellen. Aber ich fand, da war es auch so, dass es halt teilweise ein bisschen zu brutal war, um lustig zu sein. Ja, und also auch dann am Ende ernst ist. Auch wenn man sagt, hey, aber ihr wart vorher die ganze Zeit nicht ernst. Dann ich weiß nicht. So ein bisschen in die gleiche Kerbe hat für mich American Ultra geschlagen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das dann so vom Drehbuch irgendwie beabsichtigt war, aber... Nee, ich glaube, das war so beabsichtigt. Ich glaube nicht, dass wir das groß verbockt haben. Nur das Marketing war halt falsch. Und sie haben immer so, das ist wie der Dude, nur wenn er eine Knarre in der Hand hätte oder so. Und das, ich fand ihn auch sehr gut besetzt. Ich fand auch Kristen Stewart nicht nervig, muss man auch fairerweise sagen. Die kann auch sie was. Hat endlich mal auch in den Film reingepasst, auch in diese Rolle, die sie gespielt hat. Wunderbar. Also, ich weiß nicht, hast du diesen Wolken von Sils Maria gesehen? Ja, super. Also da ist sie perfekt besetzt. Ja, da spielt sie ihre Rolle so, wie sie sein soll. Die hipste Assistentin. Ja, hipste Assistentin. Und es passt, es ist einfach gut. Ja. So, und also ich finde es schade, dass sie... Ist mit ihm aber ähnlich mit dem Robert Pattinson. Ich habe ihn dann ein bisschen in diesen Cronenberg-Sachen gesehen, Maps to the Stars und so. Der ist nicht schlecht. Also man merkt erstmal, wie schlecht das Drehbuch und auch die Regie und so von diesem Twilight-Film sein muss, weil so mies sind die beiden nicht. Und in diesem Film sind sie grottig. Aber eben der Film selber, also American Ultra, war jetzt nicht beschissen oder so. Das war so ein Film, zwei Jahren weiß ich gar nicht mehr, was ich ihn gesehen habe. Ich fand, das war so, kann sich hinsetzen, dich berieseln lassen. Ja, genau. Aber dafür war es okay. Einfach nicht sehr originell in dem, was er gemacht hat. Also eben... Zuerst mit diesem Stoner anzufangen und dann hat der Film sich aber nie so richtig erklärt, warum das alles so ist. Plotlücken hat er gehabt teilweise und was soll das dann? Ja, ich bin absolut kein Fan von dieser unnötigen, heftigen Gewalt, die irgendwie lustig sein soll. Das gibt's in Jurassic World, gibt's auch so eine Szene, wo die Assistentin, die den ganzen Film über voll nervig ist und also da gehen ja die Kinder auf dieser Insel dann verloren und dann kommen die Dinosaurier, bla bla bla und dann... läuft sie halt weg mit den Kindern und ist froh, dass sie die Kinder wieder gefunden hat. Sie hat sich den ganzen Film über Sorgen gemacht, dass die Kinder irgendwie von Dinosauriern gefressen worden sind. Dann kommt so ein Flugsaurier, schnappt sie sich, der fliegt über so ein Becken und haut die unter Wasser und spielt richtig mit der, macht die richtig heftig fertig, bis dann von unten so ein fetter großer Wasserdinosaurier kommt und diesen Flugdinosaurier mitsamt dieser Assistentin frisst. Und die Szene ist halt so inszeniert, dass es halt lustig sein soll. Aber ich finde, das ist, also man sieht halt eine Frau richtig heftig leiden. Ich weiß nicht, ob das so lustig ist. Ich finde den Film, der erst ab 6 oder 12 ist. Ja, und ich fand es auch nicht. Also da muss ich sagen, das, was mich an dem Film am meisten gestört hat überhaupt, war diese Produktplatzierung. Ja, das also Mercedes, dann, weiß ich, siehst du da hinten noch irgendwie perfekt ausgeleuchteten Ben & Jerry's Stand und boah. Deswegen habe ich den auch nicht angeguckt. Der sah im Trailer für mich einfach und ich mag nur den ersten Jurassic Park. Ich finde auch die Fortsetzung nicht gut. Und für mich ist es auch eine Idee, die nicht, die funktioniert nicht 15 Mal. Das ist was anderes als Star Wars. Da kannst du immer weitermachen, weil es ein Universum voll Sachen ist. Ja. Aber Jurassic Park ist eine einzige Idee. Und vor allem, wenn sie sagen, wir sind im selben Universum wie die anderen Filme, welcher Volldepp von Menschen würde heute noch in sowas investieren, wenn das schon dreimal schiefgegangen ist und immer wieder Menschen sterben. Und dann ein Tyrannosaurus machen, der sich auch noch tarnen kann und eben, der über... Also, vor allem, weil man der sagt, er soll ja gesehen werden von den Leuten. Warum soll man ihn dann tarnen? Man will ja, dass die Leute ihn sehen können. Vor allem die Aussage, wir brauchen mehr Zähne. Das ist ja so quasi die Aussage vom ganzen Film. Wir brauchen mehr Zähne. Das war das Einzige, was ich lustig fand, dass sie so ein bisschen eigentlich über sich selber reden. Dass sie sagen, ja, die Leute wollen mehr heute und sie wollen bigger, better und sonst was. Und das ist eigentlich der Film selber, ist es ja. Das stimmt. Deswegen, ich habe mir deswegen auch nicht angeguckt, aber ich habe also hab noch irgendwas vergessen bei den guten Sachen. Ganz kurz im Rausch der Sterne fand ich gut. Bradley Cooper spielt einen Koch auf einem ganz hohen Level, will seinen dritten Michelin-Stern haben und war auch kein perfekter Film, aber gute Schauspieler. Also auch Bradley Cooper hat es gut gespielt. Ich mochte ihn am Anfang auch nicht, als er mit Hangover angefangen hat, aber da war er gut und hat ein bisschen was Wahnsinniges gehabt in den Augen. Deswegen war der Film auch nicht schlecht. Und zwei deutsche Sachen noch. Vier Könige, weiß nicht, über den Schaf. Den habe ich noch nicht gesehen. Richtig cooler deutscher Film mit der Schauspielerin, die durch Fucky Goethe bekannt ist, Jella Hase, die Chantal in Fucky Goethe spielt. Ich hatte sie vorher schon mal gesehen, wir haben vorher kurz drüber geredet, die Kriegerin. Mhm. Da war sie ein kleines Mädchen, was in die Neonazi-Szene gerät und hat das unglaublich gespielt. Ach, das ist sie? Ja, und eben, da war sie halt wirklich, weiß nicht, 11 oder so. Und dann wird sie ja durch Fucky Goethe berühmt, aber eben in Vier Könige auch wieder richtig gut, auch die anderen Darsteller dort. Ich hab die Kriegerin gesehen. Na doch. Aber das ist ja von letzten Jahr? Nee. Nee, die Kriegerin ist ein paar Jahre. Das ist so ein Fernsehfilm gewesen, ne? 2008 oder so. Ja, dann habe ich den gesehen. Ja. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen älter. Eben, und Vier Könige, vier junge, es geht dann um vier Jugendliche, die über Weihnachten in die Psychiatrie müssen, weil sie alle an Weihnachten, aus verschiedenen Gründen, ist Weihnachten bei denen nicht sehr gut in Erinnerung. Also entweder Probleme mit den Eltern oder sie selber haben irgendwie, sind psychisch labil oder sowas. Und es ist ein kleiner Film, aber eben auch was Cooles, was Originelles. Und den letzten, den ich auch noch erwähnen würde, ist auch einer meiner Top 5 Filme dieses Jahr, obwohl ich ihn gerade erst gesehen habe, Familienfest. Auch ein Scharfrichter. Und ist von einem Regisseur, den ich halt ganz gut finde, den ich auch so ein bisschen verfolge. Lars Kraumer heißt der. Was hat schon noch gemacht? Die kommende Tag ist noch so der bekannteste. Das war, kann ich mir mal leihen, weil der spielt schon in Deutschland und so. Aber spielt in der Zukunft und zwar so, was wenn alles auf einmal schiefgegangen wäre. Wenn wir eine Ölkrise hätten und globale Erwärmung und Terrorismus und alles ist auf einmal und eben so eine Art von fiktiver sozialer Zukunft ist es. Und ist eben für einen deutschen Film sehr groß vom Ist das von ein bisschen wieder Hell? Den habe ich nicht gesehen. Ja. Also ich habe den auch nicht gesehen, aber... Aber sehr viele Schauspieler, also sind locker 10 verschiedene und genau, ist eigentlich ein Film, das ist so ein bisschen wie nach der Apokalypse, aber halt nicht wirklich, weil es halt Sachen sind passiert, die nicht alles zerstört haben. Und den fand ich halt sehr cool und der hatte aber auch dieses Jahr im Kino, das waren zwei Filme, der Start gegen Fritz Bauer. Und den hätte ich gern gesehen. Ja, und das war auch Lars Kraumer und deswegen bin ich halt automatisch, wenn ich der was macht. Und der Start gegen Fritz Bauer war auch ziemlich gut. Immer, das sind halt sehr verschiedene Filme, weißt, das eine geht um das Dritte Reich und das andere geht um die Zukunft, blöd gesagt. Und da geht es wirklich nur um eine Familie, ein Familienfest. Der Vater hat 70. Geburtstag und die Kinder sind alle erwachsen, die drei Söhne, und kommen nach Hause mit ihren Freundinnen und teilweise richtig böse, witzige Dialoge und teilweise auch dramatisch, aber eben so gut, dass ich extra habe, also von allem, was ich dieses Jahr gesehen habe, ich fand den wirklich mit einer der besten, obwohl ich jetzt zwei deutsche Filme in meinen Top 5 habe. Wie ist er? Familienfest. Fand ich auf jeden Fall sehr, den fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut und eben, wenn man jetzt deutsche Schauspieler kennt, kennt man auch einige dort. Also Lars Eidinger war in Die Wolken von Sils Maria. Der Regisseur, der den ganzen Film, das war Lars Eidinger, der spielt da auch mit. Gut, Hannelore Elsner wird euch vielleicht was sagen. Also es sind schon ein paar bekannte deutsche Schauspieler drin. Und eben ist witzig an manchen Stellen, aber halt böse. Also man muss schon mit einem makaberen Humor klarkommen. Und dann ist er aber auch dramatisch natürlich. Und das, ich finde, das sind halt das, wo deutsche Filme gut sind, diese kleineren Sachen. Komprimiert Schauspieler unter sich und nicht irgendwie 15 Explosionen im Hintergrund. Und das ist das aber, wo der deutsche Film meiner Meinung nach auch besser manchmal ist als der internationale. Weil das ist die Stärke, die wir haben. Ich muss sagen, ich habe echt in den letzten Jahren so, also ich habe nur diese, also ich habe mich mit deutschen Filmen echt wenig beschäftigt. Ich auch, also ich bin auch kein, bin ja nicht immer auf dem Laufenden, es gibt wirklich nur ein, zwei, die ich im Auge behalte. Eben Tom Tilke ist auch so ein Standardding, der macht ja gar keine deutschen Filme mehr, aber den behalte ich zumindest im Auge. Cloud Atlas war auch kein. Nee, ich fand Cloud Atlas nicht so schlimm, aber es ist auch nicht. Es war nicht, also man konnte sie sich nicht anschauen, aber. Von mir wäre es das eigentlich, was die guten Sachen angeht. Ich weiß nicht, ob irgendwas vergessen wurde. Ich bin mit den guten Sachen auch durch. Ja. Du? Ja. Ja, und jetzt müssen wir uns noch den schlechten Film von 2015 widmen. Wie gesagt, haben wir uns viele Sachen gar nicht erst angeguckt, wenn uns die von vornherein nicht interessiert haben. Aber es gibt eben, wie du gesagt hast, ein paar Enttäuschungen, wo man vielleicht mehr erwartet hätte. Und ja. Ich würd gleich auch anfangen mit dem Film, der am 1. Januar gestartet ist. Herz aus Stahl oder Fury. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Also, ich habe wirklich viel erwartet von dem Regisseur, David Ayer, glaube ich, hieß er. David Ayer, oder so, der jetzt den Suicide Squad macht, der das jetzt. Ne? Genau, ja. Und, ja, also, cooler Cast, Brad Pitt geht eigentlich immer. Shia LaBeouf! Shia LaBeouf, mein Lieblingsprominenter 2015. Also ich mag Shia LaBeouf echt cool. Also, der macht zur Zeit richtig gut mit dem I'm Not Famous Anymore und so. Die Sachen finde ich alle richtig cool. Seine Filme schrecklich, also egal ob Indiana Jones oder Transformers, ich kann. Ja, aber da hat er auch gesagt, er macht so einen Scheiß nicht mehr. Nee, und dann kam Nymphomania. War denn letztes Jahr? Nee, ich glaube vorletztes Jahr. Schon, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber die habe ich nicht gesehen, muss ich sagen, ja. Und er hat sich ja dann einen Zahn gezogen selber und da eine Woche in den Panzer gehaust und nicht geduscht und so. Und er kommt dafür, ich finde, er kommt dafür im Film halt relativ wenig vor. Hey, das ist doch also, weiß nicht, das ist halt nicht so gelohnt. Aber was ich cool fand, war, dass Logan Lerman, der da die Hauptrolle spielt, wirklich mal eine coole Rolle spielt. Nicht nur Percy Jackson oder was. Oder wie hieß das? Vielleicht lieber Morton? Oh, den ist es aber einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand ihn nicht schlecht, aber eben jetzt nicht so. Ich liebe Emma Watson. Also ich stell mir immer vor. Du bist nicht alleine. Ich stell mir immer vor, Emma Watson und Ryan Gosling hätten ein Kind. Das wäre, glaube ich, der optimale Mensch, ey. Das ist ja eine Kombo. Emma Watson und Ryan Gosling auch in dem Film mal. Würde ich mal anschauen. Emma Gosling. Eigentlich finde ich egal, worum es geht. Ja. Aber ich finde, bei dem Herz aus Stahl hat mich halt gestört, dass. Also gerade dieses Ende. Ja. Kann man die Spoiler einfach. Also mir ist das egal. Spoiler für Fury und Herz aus Stahl. Der Panzer steht da und dann bereiten sie den Hinterhalt vor und verschanzen sich hier im Panzer und dann siehst du von hinten auch schon die deutschen Truppen hermarschieren und dann warten sie, dass dann die schon so. Am Panzer vorbei sind, dann stürmen sie aus dem Panzer raus und nehmen die mit ihrem Maschinengewehr nieder. Was aber cool aussieht mit diesen, also das muss man schon mal sagen, die Gefechte sehen echt cool aus, weil die diese Farbverfolgung haben von diesen Patronen irgendwie. Und das sieht wie Laser aus. Das sah aus wie Star Wars im Trailer. Aber es ist anscheinend wirklich geschichtlich akkurat. Ja, Leuchtturmgeschoss, um zu sehen, wo die hinschießen. Genau, und das sieht und echt so ein bisschen lasermäßig aus. So cool. Aber das Ding ist, die Massen kommen da, also, weißt du, so ein ganzes Bataillon, oder ich kenne mich da ähnlich aus, also Leute über Leute, und die laufen einfach in diesem MG-Gefeuer und werden einfach niedergelegt. Ja, es ist, nachdem dann die Hälfte von diesem ganzen Bataillon schon tot ist, dann fällt dem Kommandeur irgendwann ein, oh, Moment, wir haben ja noch einen Panzerschreck. Ja. Mit 3 Schuss, der erste Schuss geht daneben, der zweite Schuss geht daneben, und denkst du, Leute, das kann alles nicht wahr sein. Wie schlecht. Ja, der Film steht echt so ein bisschen, also die Deutschen sind da sehr oft einfach nur Schießfutter. Also es sind einfach nur blinde Vollidioten, die einfach nur für die schlechte Sache. Glück, genau. Also ich meine, es gibt dann am Schluss dann schon die Szene, wo man einmal, also da kommt dann, also Logan Lerman, also wie gesagt, Spoiler jetzt, alle in dem Panzer sterben, bis auf Logan Lerman. Echt? Brad Pitt stirbt? Ja. Oh mein Gott! Also Logan Lerman gräbt sich dann quasi unterm Panzer und dann kommt halt ein deutscher Soldat und guckt halt drunter, nachdem dieses ganze Gefecht vorbei ist, guckt halt drunter und sieht ihn. Und er sagt halt so, er hat keine Waffe und sagt halt, bitte, bitte, mach nichts. Und der Deutsche lässt ihn halt dann unten und sie gehen weiter. Also das ist das, wo ich sage, okay, weißt du, da hast du vielleicht nochmal gerade so die Kurve gekriegt, aber du hast vorher bist du echt schon weit gegangen mit dem, weißt du, dieses Standard Zweite Weltkriegsklischee. Ja, einfach diese einseitige Sache. Ja. Also, was ich halt auch fand zum Beispiel, das waren immer die bösen Nazi-Deutschen, aber was man halt... Die Amis haben da einfach ein Kriegsverbrechen nach dem anderen begangen. Die haben da irgendwelche Leute aus dem Haus gezerrt und öffentlich hingerichtet und so. Ja. Das wird dann halt einfach so so stehen gelassen. Man vergisst halt, dass diese deutschen Soldaten auch Menschen sind. Ja, weißt du, also, viele haben da nicht freiwillig gekämpft, weißt du, die stehen da nicht dahinter, aber wenn halt alle das machen. Das Krieg ist aber eher so mittendrin. Also mittendrin eher, ne? Weil am Schluss war es ja ganz extrem. Also, spielt das in Deutschland oder in Frankreich. In Frankreich. Also nee, ich dachte, am Schluss wurden ja auch sehr viele Jugendliche, einfach zwangsrekrutiert. Da waren dann 16-Jährige. Am Anfang stand, oder was am Anfang oder am Ende, wo dieser Schriftzug eingeblendet wurde, irgendwie, dass Hitler Männer, Frauen und Kinder und alle ins Gefecht also weißt du, so, ah oh Mann, das ist echt zu viel Gibt es Guten gewesen. Ja, es war so. Vor allem ist es ein Thema, was halt so leicht recherchierbar ist. Muss man wirklich sagen, es ist ein Thema, was sehr gut offengelegt ist. Es fällt nicht schwer, einen Zweiten Weltkriegsfilm gut zu recherchieren. Also, aber man muss schon sagen, ja, also man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Es ist einer der besseren Kriegsfilme. Aber doch auch eine Enttäuschung. Also vor allem dieses Ende dann. Und es gibt doch sehr viel Pathos dann, wie du immer sagst. Ich überlege gerade, was der Eher noch gemacht hat. Der hat noch irgendwas gemacht. Ja, der hat End of Watch gemacht. Den habe ich nicht gesehen, genau. Ja, stimmt. Aber ich mag Elijah Wood. Ich habe auch nicht gesehen. Deswegen hätte ich mir auch fast The Last Witch Hunter angeguckt, aber nur fast, weil... Der wäre auf dieser Liste, wenn ich ihn angeguckt hätte. Aber der Film sah so schlimm aus. Oh Gott. Das war super. Ja. Okay, den habe ich nicht gesehen, den ihr jetzt da... Aber was ich auf jeden Fall gesehen hatte, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Also doch, ich weiß schon warum, weil... Terminator Genesis. Boah. Und ich weiß, warum ich ihn gesehen habe. Du hättest doch 3 Minuten investieren können in den Trailer, dann hättest du den Film auch schon gesehen, oder? Ich weiß noch, ich habe den Trailer gesehen, ich wusste auch, dass er scheiße wird. Aber wir hatten dieses Special im Kino, wo wir doch Teil 1, Teil 2... Und den gezeigt haben. Nein, echt? Und das fand ich halt cool. Auf der Leinwand nochmal, war ja lange vor meiner Zeit, nochmal Terminator, den ersten Teil und den guten zweiten Teil, auf der Leinwand zu sehen. Da war mir wurscht, dass am Schluss dann 3D der andere hinterher kam. Okay. Also natürlich war es mir nicht wurscht. Ich habe mir echt am Schluss gedacht, oh mein Gott, wie beschissen war das. Also es war noch schlechter, als ich erwartet habe. Und das ist auch eine Kunst. Weil wir wissen alle, wie ein schlechtes Terminator Sequel aussieht. Wir haben schon 3 davon jetzt dann mittlerweile. Terminator 3 sind schon. Terminator 3 war nicht gut. Terminator, die Erlösung, wie hieß das mit Christian Bale? Wo er so ausgerastet ist am Set, ne? Also wir wissen alle, wie ein schlechter Terminator-Film aussieht und trotzdem haben sie es geschafft, noch schlechter zu werden. Ja, weil sie auch, weißt du, die nehmen die, wie heißt denn die Schauspielerin? Die ist so eine schlechte Schauspielerin. Ich finde sie okay. Also die Daenerys, also komm, das kriege ich auch hin. Ich finde generell den Game of Thrones nicht alle super toll, oder? Na, aber sie ist die Schlimmste. Also für das, dass sie, ich glaube, die Leute mögen sie halt nur, weil sie eine coole Rolle hat, aber sie bringt die Rolle halt echt nicht gut rüber. Aber sie zeigt ihr ihre Titten nicht mehr. Ja. Ach so. Aber vorher, sie ist hübsch und sie ist nackt, so keine Ahnung. Nee, natürlich ist das Platz, aber in Game of Thrones gibt es ein paar Leute, wo ich sage, so toll sind die jetzt nicht. Nee, ist halt eine Serie, ja. Das ist die Story, das Interessante, die Schautaschen. Das stimmt. Aber ich sage, Terminator Genesis... War eh klar, dass er scheiße war, aber ich habe ihn auch wirklich nur gesehen, weil es dieses Triple war. Aber ich fand's echt faszinierend, wie man es schafft, noch schlechter zu sein als Terminator 4, der so unfassbar mies war. Ja. Und die schaffen es echt, das noch zu unterbieten. Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, ich weiß nicht, ob ihr die je gesehen habt, aber Tribute von Panem, habt ihr die? Habe ich gesehen. Ich habe den letzten Film gesehen und der war richtig, richtig scheiße. Ich kannte mich zwischenzeitlich auch nicht mehr aus. Jetzt bei dem allerletzten. Jetzt. Ja, also kurz Spoiler wieder. Ja. Also bei dieser Kanalszene irgendwie dachte ich so, ah cool. Ja. Also dann irgendwie der eine da unten, ich dachte, das wäre ihr Lover, der da verreckt ist. Und ich so, wow, cool. Nee, das habe ich schon gerafft, das finde ich. Echt? Weil ich finde die Figur, die es in diesem Film gab. Und das ist nur für den einzigen Moment, wo ich mir dachte, oh, ich dachte mir so, cool, der Film hat Eier, bis ich dann erfahren habe, dass es einfach nur der andere war. Und also ich meine, der Schluss dann, wo dann plötzlich nur noch die Schwester kurz weggebombt wird. Was und das eigentlich? So, komm, oh, Schwester, bumm, was? Und jetzt weg? Was? Ich hab nach dem zweiten schon aufgehört, weil das hat mich extrem gestört, dass der zweite technisch einfach nicht gut war. Also Catching Fire, jetzt, meinst du da? Ja. Nee, der zweite, ich weiß nicht, wie der... Was? Catching Fire. Catching Fire. Also ich fand... So, weiß ich, bei Dialogen hat die Schärfe nicht auf dem Gesicht gelegen oder sowas. Das war ein Dialog, die haben sich am Tisch gegenüber gesessen und die Schärfe lag mitten auf dem Tisch. Mhm. Und es war einfach nichts scharf. Oder, keine Ahnung, am Ende wird es so hoch. Die nie besonders. Grottig. Aber ich mochte den ersten Teil. Ich fand auch den zweiten noch. Rein von der Story unterhaltsam. Ja, also Philipp Seymour Hoffman, der schlimmste Verlust überhaupt. Alter. Philipp Seymour Hoffman, da werde ich nie drüber denken. Also, ich weiß noch, ich hab mir Cynic Dog New York angeguckt. Und dann, das ist ein beschissenes Wort, oder? Kann mir irgendwer. Ich habe gedacht, das heißt Synecdoche. Aber das ist doch, was ist denn das? Synecdoche, glaube ich, ist. Und ich weiß es nicht. Das ist ein Film, den kein Mensch aussprechen kann. Charlie Kaufman. Da komme ich übrigens nachher auch noch dazu, wenn wir dann ein Dings haben. Oh, egal. Wenn das noch hinhaut, mal schauen. Ja, und dann habe ich den Film gesehen und dachte, wow, cool, geil. Und dann wollte ich halt noch gucken, was der sonst noch. Also ich kannte ihn schon natürlich, aber ich wollte halt dann irgendwie noch einen Film mit ihm sehen. Mhm. Und dann gucke ich halt eben auf der Filmseite, wo ich immer schaue, und dann steht da Philipp Simon Hoffmann ist tot. Hast du das nicht mitbekommen, als er gestorben ist? Nee, war an dem Tag, als er gestorben ist, habe ich mich darüber informiert, was er noch für Filme macht. Und dann war er plötzlich tot. Und so, fuck. Das finde ich aber echt mies. Also, das finde ich so geil. Der war, also eben auch egal wo, der war ja auch die Nebenrollen. Ja. Der war immer so gut. Ja. Das ist echt ein Verlust. Und eben, das ist halt seine letzte Rolle, muss man sich überlegen. Das ist das letzte von Philipp Seymour Hoffman. Ja, eigentlich doch am Most Wanted Man. Nee, aber der kam, ja, aber den hat also er ja abgedreht. Abgedreht. Most Wanted Man, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Den hat er nicht ganz abgedreht. Ja, aber ich glaube, ja. Und Most Wanted Man war ja. Ja, gut, aber das ist ja auch mit Heath Ledger doch das Gleiche. Ja. Ich weiß nicht, Niklas, was fandest du schlimm dieses Jahr? Oder hast du was Schlimmes gesehen? Schlimm, also zwei Enttäuschungen habe ich. Einmal The Walk. Mhm, ja. Also stimmt, den haben wir jetzt zusammen gesehen. Den habe ich gar nicht drauf. Ich fand, das war, also gerade das Ende war dann so, boah, Gott. Nee, und dann dieser, was auch echt grauenhaft war, dass sie in der Synchro einen Deutschen genommen haben, der einen französischen Akzent gemimt hat. Ja. Warum nehmen sie die einfach? Ist ja beim Original-Casting schon doof. Ja. Ja. Wieso nehme ich nicht einfach einen französischen Schauspieler? Das ist, als wenn er nicht richtig Englisch reden könnte. Das fände ich bescheuert. Und dann auch, also weil ich habe so ein bisschen Making-of, also ich habe den Film nicht gesehen, aber so ein bisschen Making-of und Joseph Gordon-Levitt, glaube ich, spricht mir aus, ne? Hatte ja auch so einen Coach, so einen Französisch-Akzent-Coach irgendwie an seiner Seite. Aber ich habe gehört, das soll auf Englisch nicht besser sein als viele Deutsche. Ich habe den englischen Trailer gesehen und das kam auch nicht gut. Also wie da klingt. Ja, das war, fand ich sehr enttäuschend eigentlich auch. Auch visuell. Also der Film war auch, das 3D war nicht schön und was ich, also auch jetzt wieder Spoiler, der liegt dann ja, also das ist ja gar nicht richtig Spoiler, das ist ja so passiert. Also das kann man wirklich wissen, wie das ausgegangen ist. Der liegt dann da auf seinem Seil und dann kommt da diese komische Möwe und guckt ihr mit roten Augen ins Gesicht. Der Film ist völlig standardmäßig und echt so die letzten 5 Minuten, weißt du, er läuft dann immer wieder auf und ab. Ja. Also der Höhepunkt ist eigentlich, dass er drüber läuft und dann denkt er, ach, jetzt bin ich schon drüber, jetzt kann ich auch nochmal drüber. Und dann gucke ich mich mal hin und dann liegt er am Schluss auf dem Seil. Mhm. Und dann kommt echt einfach eine CGI-Möwe. Und einfach so dahergeflogen und fliegt so parallel zu seinem Kopf. Er guckt nach oben und guckt in dieses rote Auge von der Möwe. Das ist jetzt kein Witz, das ist locker eine Minute lang gezählt. Ja, und ich so, was ist denn jetzt passiert? Habt ihr jetzt einfach noch keine Ahnung? Jetzt ist es. Verkiffte Möwe, oder? Das ist so. Es empfindet jetzt auch keinen Anhaltspunkt, dass er irgendwie nach irgendwas sucht in sich oder. Ne, war halt auch optisch nicht gut. Also, ich habe nicht viel erwartet von der Story, weil ich eh weiß, wie es ausgeht. Also, denke mir, gut. So viel passiert da jetzt nicht, aber wenigstens optisch hätte er halt außergewöhnlich sein können. Das war ja der Punkt, wieso man in den Film gehen sollte, oder? Ich wusste in 3D sein, das war einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich bewusst in 3D geguckt habe, weil ich mir dachte, ja, das macht Sinn in dem Fall. Aber nee, hat nichts. Unscharfes 3D sowieso, war extrem unscharf. Und falsch ausgeleuchtet haben. Nee, sie haben es überhaupt nicht genutzt, die Höhe von diesem, das ist ja das Interessante. Die haben das überhaupt nicht wirklich genutzt, da gibt es ein, zwei Wegwerfszenen. Ja. Von 12 Sekunden und das war's. Also, der Walker auch. Hab ich vergessen. Siehst du, ich hab den so verdrängt, den Film, dass ich nicht mehr wusste, dass ich ihn auch gesehen habe. Ja, der war auch so nicht gut. Ja, ich hab noch einen. Mhm. Ich sehe. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich sehe. War nicht gut. Ja, ich höre nämlich also, gut über den Film. Ja, ist halt plötzlich auch mega gehypt worden. Ja. So, ich glaube, Goodnight Mami oder so heißt er. Genau, Goodnight Mami heißt der. Ich glaub, schon auf Englisch dann, ja. Also ist ja ein österreichischer Film. Ja. Ich glaube, ist das nicht von der... Irgendwas mit Haneke, glaube ich, hat die auch zu tun, die den Film gemacht hat. Oh, okay, ja. Da würden die Erwartungen steigen. Ja, also die ist... Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die erste Hälfte von dem Film ist richtig, richtig gut. Mhm. Also wenn man mal davon absieht, dass man das Ende sowieso schon weiß, bevor überhaupt der Filmtitel kommt. Mhm. Wenn man ein bisschen überlegt oder sich den Film mal anguckt. Und dann würde echt... wird's Quatsch. Also es geht ja um zwei Jungs, die... Zwillinge halt sind und die Mutter und die leben da in dem Haus und die Mutter ist irgendwie so eine berühmte österreichische Moderatorin und die macht halt eine Gesichts-Nasen-OP und hat dann so einen Verband drauf und dann kommt die halt zurück nach ihrer OP und die zwei Jungs denken halt irgendwie, dass das nicht mehr ihre Mutter ist, die ist halt irgendwie komisch. Mhm. Und die stellen halt dann allerlei Sachen an, um rauszufinden, ob das wirklich die Mutter ist. Mhm. Und es eskaliert dann am Ende. Also hört sich wirklich mega interessant an. Und man kann ihn auch wirklich mal anschauen. Und eben einer der wenigen deutschsprachigen Filme, die ich halt international Kritiken von englischsprachigen Leuten gehört zu diesem Film. Ich dachte, okay, dann kann er ja. Also wenn er so auf dem Radar von anderen Leuten ist. Also es ist, wie gesagt, die erste Hälfte ist super und dann eskaliert das alles ein bisschen und dann wird es halt echt ein bisschen blöd. Das haben aber auch viele oft das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie enden sollen. Und dann am Ende noch so ein Shyamalan-Twist, den man sowieso schon vorher gesehen hat. So, Ja, hätte es nicht gebraucht. Es wär cooler gewesen, wenn es so ein Kammerspiel einfach geblieben wäre mit den zwei unglaublich guten Schauspielern, also die zwei kleinen Kinder. Ja. Die sind echt richtig gut. Okay. Also der Film baut da auch wirklich Atmosphäre auf. Mhm. Aber irgendwie wirft das am Ende halt dann das ist immer schade. Weg. Und dann, weiß nicht, war das doch sehr enttäuschend. Ja, klar. Leider. Was ich auf jeden Fall noch gehabt und wir haben es vorher angesprochen, A World Beyond oder Two. Ja, genau. Das ist eine ganz andere Diskussion, wieso irgendwer auf dieser Welt auf die Idee kommt, dass für Deutschland einen anderen englischen Titel für Filme braucht. Hm. Also wir lassen das Englisch, aber wir nehmen was anderes. Ja. Vor allem Tomorrowland geht doch eigentlich, oder? Ist doch auch nicht schwieriger zu sprechen als A World Beyond. Ich denke, das wird bei dem Wort Beyond, wenn du das Englisch nicht so gut kannst, so B-O-C oder keine Ahnung. Bei dem fand ich halt, also das war auch ein Film, den habe ich jetzt nicht bewusst mir eigentlich angucken wollen, aber ich wurde so mit reingeschleppt. Aber ich dachte mir, okay, alle feiern Brad Bird für The Incredibles, alle fanden diesen Mission Impossible Teil sehr gut. Und die Besetzung war gut, George Clooney, kann ich mir angucken. Also früher war der echt so in den 90ern, aber mittlerweile kann ich mir alle einen George Clooney angucken, finde ich voll in Ordnung. Oh mein Gott, der Film hat einfach gar nichts. Also der ist ja so langweilig ohne Ende. Ich habe da nur das Everything Wrong angeguckt von CinemaSins, aber... Das ist ja schon ganz nett, aber dann ist es wieder so übertrieben. Es ist halt wieder, es ist so eine Disney-Werbung für ihre Attraktion. Es ist ja, Tomorrowland ist eine Attraktion im Disneyland und darauf basiert der Film, so wie im Flug der Karibik. Da hat es ja nicht funktioniert. Deswegen hat man sich gedacht, jetzt verfilmen wir noch so ein Ding. Und es sind schon ein paar nette Ideen so im Ansatz dabei, aber es ist keine Story da. Der Bösewicht ist langweilig in dem Film und eben Hugh Laurie spielt ja dann auch mit Dr. House. Das ist auch so eine Wegwerffigur und der ganze Film, also die Hauptdarstellung ist extrem unsympathisch, diese Britt Robertson heißt die, also ich habe eh eine Kritik zu dem Film gemacht, also kam nicht gut weg. Aber das ist, wenn ich überlegen muss, gut klar, Terminator ist noch schlechter, logisch ist er noch schlechter, aber trotzdem, wenn man denkt, ein Film, der Potenzial gehabt hätte, extrem enttäuschend. Ich würde echt noch gern in so einen Top-Film 2016 ein bisschen... Schaffen wir das noch? So ein bisschen zumindest. Okay. Highlights 2016. Wo schießt los? Also mein erstes Highlight ist jetzt erstmal die dunkle Seite des Mondes mit Moritz Bleibtreu. Okay, siehst du, ich habe ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, ist doch gut. Ja, ich hab auch erst vor 3 Wochen erfahren, dass die das Buch von Martin Sutter verfilmt haben. Also wir haben das damals wir haben das damals in der Schule gelesen als Lektüre. Wir haben in der Schule Der perfekte Freund gelesen. Und den fand ich schrecklich. Ja, muss man, dunkle Seite des Mondes ist echt ein gutes Buch. Also da geht es um Urs Blank, also ich glaube im Film ist es kein Schweizer, also Urs Blank ist hier Moritz Bleibtreu, der Geschäftsmann halt ist und der halt dann miterlebt, wie sich sein Chef oder sein Arbeitskollege in den Kopf schießt und da dann irgendwie so merkt, okay, das ist das ganze Bankenleben, das ist nicht so meins, er kommt mit seiner Frau nicht mehr so zurecht und so und trifft halt dann auf so einem Hippie-Markt, auf so eine junge Hippie-Frau, mit der er dann halt auch eine Affäre anfängt und dann auch zu so einem schamanischen Ritual zum Pilze essen, also Magic Mushrooms essen, kommt und nimmt es halt. Und er erwischt da einen besonderen Pilz, der irgendwie mega stark ist und der eigentlich für den Schaman war, aber er hat ihn halt dann aus Versehen gegessen, weil er sich nicht auskannte. Und dann bekommt er halt einen Trip, der ihn danach nicht mehr dasselbe sein lässt. Also er wird dann verrückt und böse. Also er tut dann Sachen, die man eigentlich nicht tun sollte. Okay. Und versucht sich dann, ihm ist klar, dass er das tut. Und dann versucht er sich halt wieder quasi in Ordnung zu bringen. Ich will jetzt nicht mehr erzählen. Das ist sehr strange. Ja, aber es ist echt, also das Buch war richtig cool und Moritz Bleibtreu, freue ich mich echt auf den Film jetzt. Ich habe auf jeden Fall noch ein Highlight, was gleich am 18. Februar kommt und das ist, muss ich rein. Hail Caesar, hilft nicht. Also die Coen-Brüder sind ein Must-See. Weiß nicht, ob ihr Fargo geguckt habt. Also nicht nur den Film, sondern auch die Serie, wo sie nur Produzenten sind und ein bisschen Berater. Auch das ist richtig gut. Also die Coens sind eigentlich immer richtig interessant. Es ist nicht immer alles perfekt. Also ich war jetzt kein Riesenfan von Inside Llewyn Davis. Damals. Ich habe ihn auch nicht ganz angeguckt. Aber Hail Caesar sieht so richtig klassisch Coen-mäßig aus. Der ganze Cast alleine. Ich habe echt erwartet, dass Jeff Bridges auch noch auftaucht. Weil das ist die Besetzung. Also einfach nur runterrattert. George Clooney, Scarlett Johansson, Jonah Hill, Josh Brolin, Tilda Swinton, Ralph Fiennes und Channing Tatum. Aus irgendeinem Grund. Aber das ist der Hammer einfach. Das sind 10 gute Tatum. Leute locker in dem Film. Und irgendwie spielt es in den 50ern oder 60ern, glaube ich, der von Hollywood. Und ein 70er, großer Schauspielstar. Ja, genau, es verschwinden irgendwie die ganzen Schauspieler von dem Set, von der Produktion. Großes Star auf jeden Fall, Bird, irgendwas heißt da, von George Clooney auf jeden Fall gespielt, verschwindet vom Set. Und dann, es ist eine klassische Entführungsstory, was mich natürlich sofort an Big Lebowski denken hat lassen. Und also der Film ist Pflicht, auf jeden Fall. Ja. Also, da habe ich auch hohe Erwartungen. Es ist immer schwierig mit sowas, wenn man dann hohe Erwartungen hat, aber da bei den Coens habe ich dann schon gewisse Erwartungen. Und was ich auch noch unbedingt sehen will, was am selben Tag rauskommt, und das, ich denke, das hat ihr nicht auf dem Schirm, weil das auch, ich habe den auch jetzt erst gefunden, Midnight Special. Und ich weiß überhaupt nicht, ob wir den kriegen. Er hat einen deutschen Starttermin, aber ob wir den hier in unser Kaff kriegen, keine Ahnung. Ist von, oh, wie heißt der Regisseur nochmal, jetzt muss ich wieder gucken. Scheiße, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Ah, er ist so ganz stinknormal, Jeff Nichols, so heißt er, stinknormaler Name. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr Take Shelter mal gesehen habt. Ah, oh, warte. Also wenn nicht, mit wem ist der? Sagen wir mal. Mit Michael Shannon. Ja. Und Jessica Chastain. Ja, genau. Da war sie nämlich noch nicht so bekannt. Und ja, Midnight Special geht. Einfach nur den Satz, die Story in einem Satz zusammenfasst. Michael Shannon hat einen Sohn in dem Film und der Sohn, dem werden Superkräfte attestiert. Und dann ist natürlich die Regierung und irgendwelche Kultleute sind an diesem Jungen interessiert. Und er muss mit dem Jungen abhauen. Das ist alles, was man wissen muss. Und das Besetzung ist eben Michael Shannon, Kirsten Dunst, Adam Driver, der jetzt in durch Star Wars ganz bekannt wird, und Joel Edgerton auch wieder. Und eben durch diesen Regisseur allein schon erwarte ich, also weil Take Shelter ist ein richtig geiler Film. Und eben der Trailer, also die Effekte sind nicht so gut aus, die zeigen in dem Trailer so ein paar Szenen, wo der Junge seine Kräfte benutzt. Ja. Die Effekte sind nicht sehr toll aus, aber es ist ja auch ein Indie-Film. Aber von der Idee her einfach und die tolle Besetzung, habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber liegt natürlich auch daran, weil ich Take Shelter so gut fand und okay, dementsprechende Erwartungen habe. Eben kommt auch am 18. Februar. Ich habe noch, ich hatte jetzt noch einen, der ein bisschen vorher kommt, und zwar am 21. Januar, Anomalizer, ja, also Charlie Kaufman, Stop-Motion-Film. Nicht mit Puppen, nicht Stop-Motion, glaube ich. Puppen. Es ist Stop-Motion. Aber sind das nicht, ich dachte, die Puppen sind da teilweise schon an Drähten und so, und werden dann einfach leicht. Nee, also, es ist, also ich weiß nicht, also wahrscheinlich haben sie die Drähte weggemacht, aber okay, es ist Stop-Motion. Also okay, ich habe den, hast du den Trailer gesehen? Ja, super. Es sieht unglaublich flüssig aus, also nee, wow. Und auch eben, also die Story ist eigentlich nur das Leben. Ja. Ich glaube, die Story ist nichts Außergewöhnliches. Es ist aber mit Puppen dargestellt und muss sehr intensiv sein. Ja. Und eben Charlie Kaufman ist auch, der ist so wirr und so. Der ist aber wie John Malkovich. Adaption oder Adaptation? Adaptation, ja. Hammer. Also, Nicolas Cage, oder? Ja, eben Nicolas Cage mit seiner besten Rolle jemals. Ja. Also Adaption Nicolas Cage ist so geil. Nee, war für mich auch Pflicht. Also, ich hoffe, das sind halt so Filme, wo man nicht weiß, ob wir sie kriegen, weil die sind, werden nicht den riesen. Aber es hängt ein Plakat. Und einen möchte ich dann noch loswerden, und zwar Der Nachtmahr. Kennt man nicht, oder? Bin 16 geworden. Ein deutscher Film, der noch keinen Starttermin hat, okay, aber schon auf Festivals läuft momentan. Und da geht's, also was ich so von gehört habe, ich habe den auch nur zufällig irgendwie auf Filmstarts, war so eine Kritik von einem, so, oh cool, hört sich ja krass an. Soll ein sehr intensiver Film sein, also der Trailer sieht so ein bisschen aus wie Enter the Void. So, aber also geht es um ein Mädchen, das irgendwie auf einer Party ist und danach irgendwie so eine komische Figur oder so ein komisches, ekelhaftes Wesen halt immer wieder sieht und Angst bekommt und dann halt anfängt, sich mit diesem Wesen irgendwie anzufreunden. Und irgendwie steht am Anfang wohl, wenn der Film anfängt, dass man diesen Film so laut wie möglich anschauen muss. Also, es soll wohl ein krasser Film sein und ich stehe auf solche Sachen, also wenn es echt mal Kino am Rande ist, das ist nicht so. Aber ist es ein Horrorfilm oder wie verstehe ich das jetzt vom Genre her? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe nur den Trailer gesehen. Es ist viel laute Musik, viel Leute, die feiern und die Tina heißt die Haupt, das ist junge Mädchen, die am Durchdrehen ist. Okay. Also recht viel hat man da noch nicht von erfahren. Ja, was ich noch nennen möchte eigentlich ist, habe ich eigentlich vorher schon gesagt, La La Land, also eben von Damien Chazelle. Gucke ich mir auf jeden Fall an, weil Whiplash so geil war und eben Ryan Gosling und Emma Stone. Kommt aber erst 14. Juli, wenn das dann so bleibt. Ist eben, und das ist ein Musical, dementsprechend weiß man auch nicht, inwiefern der wirklich dann läuft. Ich bin kein Musical-Fan, aber das klingt so bizarr irgendwie und vor allem Ryan Gosling in einem Musical, dass ich das dann doch interessant genug finde, um mit dem wahrscheinlich anzugucken. Und ansonsten, natürlich, The Hateful Eight kommt jetzt dann raus, 28. Januar, ist, glaube ich, Pflicht. Natürlich schaut sich den jeder an. Brauchen wir nicht wirklich groß besprechen, sowas. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Nee, genau. Und ja, genau, Spotlight ist jetzt einer der Filme, der bei den Globes recht viel nominiert ist. Ja, den habe ich ja auch noch. Geht um Journalisten, die irgendwie einen Skandal, ich denke, in der katholischen Kirche. Ich denke, es geht um diese ganzen pädophilen Stories. Genau, da. Ja, da geht's drum. Genau, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Und ist halt auch richtig gut besetzt. Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton. Stanley Tucci auch. Und John Slattery, den vielleicht viele nicht kennen, aber ich mag sehr gerne Mad Men. Also John Slattery, sehe ich da recht gern. Und ich finde es auch gut, dass Michael Keaton scheinbar nicht nur mit Birdman so ein einmaliges Ding nochmal hatte, sondern weiterhin beschäftigt ist. Und der klingt auf jeden Fall interessant. Also. Und ich muss aber sagen, dass ich mich in diesem Jahr jetzt sehr auf Star Wars freue. Fast ein bisschen mehr als auf Episode 7, weil jetzt kommt ja... Dieses Jahr? Nee, jetzt ist dieses Jahr ein Star Wars Rogue One oder genau, sowas. Genau, aber das ist ja auch ein Star Wars Film. Und die Story von Star Wars ist jetzt betitelt Rogue One, a Star Wars Story. So heißt das jetzt. Und es geht ja irgendwie um die Leute, die die Pläne zum Todesstern finden. Vor Episode 4. Und das Tolle ist ja, dass niemand dieser Figuren mehr vorkommt. Das heißt, erstens mal kann ich mir vorstellen, dass ein richtig düsterer Film, weil die sterben wahrscheinlich alle. Und kann man quasi alles machen. Ja, eben. Weil das sind alles komplett neue Figuren. Mads Mikkelsen spielt unter anderem mit. Das heißt, da habe ich eh schon Bock drauf. Und muss nicht sein, vielleicht ist der Film auch doof. Aber die Idee finde ich gut. Das ist eine Vorgeschichte, die ich interessant finde, weil das noch nie jemand angepackt hat. Das wird einfach voraussetzt, dass man die Pläne irgendwie bekommen hat. Ja. Deswegen finde ich das ganz cool. Und eben kann halt düster mal werden. Und ich finde es mal ganz gut, wenn Star Wars Filme vielleicht mal ein bisschen... Natürlich sind die immer noch ab 12 am Ende, das werden sie nicht machen. Aber könnte mal ein bisschen fieser werden. Und auch mal interessant, dass wahrscheinlich da auch keine Jedis und sowas existieren in der Story. Weil warum? Also das wäre mal wirklich was anderes. Ich hätte auch noch so einen kleinen Mainstream-Film. Also einen ganz kleinen. Ja, gut, also ich freue mich wirklich auf Batman wie Superman. Okay. Also der zweite Trailer jetzt war echt kacke. Ja. Aber der erste Trailer, ja, der hat mir so Bock auf diesen Film gemacht. Und okay. Ich mag Zack Snyder. Also man kann über Zack Snyder sagen, was man möchte, aber er macht Filme, die einfach geil aussehen. Ja, optisch ist er auf jeden Fall... Und ich mochte auch Man of Steel. Also es sind natürlich alles Popcorn-Filme und so. Und wenn man nicht viel drüber nachdenkt, dann der hat halt Bock gemacht. Also es war schon mal geil, irgendwie so alles lustig geil zerstören zu sehen. Und zwar nicht diese mega schlechte Michael Bay Transformers 3 Action, sondern geile Action. Also es war halt... Natürlich, dieses dritte Akt, alles geht kaputt, Ding, was auch ermüdend sein kann. Superman ist jetzt offiziell ein Serienkiller, will ich nur mal so in den Raum schmeißen. Ja. Aber ich find den dritten Akt von Superman, also Man of Steel, fand ich tatsächlich auch, also die Action sah halt geil aus. Und wieso nicht einfach mal hingehen? Ich meine, wir gucken uns auch Filme an wie Pacific Rim, weißt du, sind wir einverstanden damit, dass riesige Roboter, riesigen Alien-Paralleluniversums Viechern auf die Fresse. Sind auch Figuren, wo man keine Vorgeschichte hat. Das Problem ist ja bei sowas immer, und das ist natürlich auch ein Druck, den man dann hat als Macher, Superman kennt jeder und jeder hat gewisse Erwartungen, was Superman ist. Und also ich hatte nicht das Problem damit, dass am Schluss 180.000 Leute sterben. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Das wird jetzt auch thematisiert im Batman wie Superman. Genau. Und das finde ich halt cool. Dass ich fand man das die Besetzung dann gut. Also Michael Shannon, wieder. Und mich hatte Ben Affleck dann, wie gesagt, nach dem ersten Trailer, nach diesem einen Blick, hatte mich Ben Affleck. Nee, Ben Affleck finde ich auch völlig in Ordnung. Das finde ich interessant, dass der das zwar macht, aber... Ja, wie gesagt, das ist zu viel. Also, den zweiten Trailer nicht angucken, falls ich irgendjemand... Was man halt schon dazu weiß zu dem Film. Also die wollen ja... Wer soll denn da alles noch in diesen Film rein? Wenn da jetzt, also es kommt Aquaman, Wonder Woman. Eben, Aquaman muss da noch irgendwie rein, ich habe noch nicht gesehen. Theoretisch wird von The Flash gesprochen, dass er da auch irgendwie reingeht. Ja, Ezra Miller. Eben, aber wie soll denn das alles noch gehen, Leute? Das sind 2-Stunden-Filme. Oder lassen 2,5 sein, wenn es echt... Ja, sie wollen ja die Justice League da machen, ne? Schon, aber mein Problem ist einfach von dem Ganzen, das schiebe ich nicht auf Zack Snyder, sondern ich glaube, das ist DC. Ja. Die wollen einfach zu sehr, jetzt und zu schnell an Marvel ran. Und ganz Marvel hat einfach sich... Hat den... Erster Iron Man war 2008, glaube ich, der kam im selben Jahr wie The Dark Knight raus. Die haben sich halt Zeit dafür gelassen und deswegen haben sie es jetzt verdient, diese völlig übertriebenen 180.000 Explosionen zu machen, weil wir jede Figur kennen und jetzt macht das einen Sinn. Das stimmt. Ich finde, sie lassen sich. Ich hätte eigentlich noch einen Film mit Superman alleine erwartet, damit man mit der Figur mehr warm wird und dann kann man sagen, jetzt machen wir. Batman finde ich gut, dass man dann jetzt. Also ich hoffe, im Trailer ist das zwar drin, aber ich hoffe, dass man nicht wieder die Ursprungsstory zu Batman. Ich vermute, man sieht es halt mal kurz. Ja, also wir haben, das ist wie mit Spider-Man. Ich muss nicht mehr wissen, wie Spider-Man seine Kräfte kriegt. Auf den freue ich mich auch, der kommt aber erst 2017. Aber egal. Ja, ich habe Spider-Man gar keine Lust mehr nach den letzten zwei. Nee, also wie gesagt. Aber jetzt ist ja wieder bei Marvel, vielleicht wird es Aber egal, nee, wurscht. Auf meiner Liste steht er echt überhaupt nicht. Also nicht nur wegen diesem Trailer, sondern weil mir halt Man of Steel schon nicht gefallen hat. Und ich das halt nicht so schlau finde, dass sie einen Film, der zumindest geteilte Meinungen gebracht hat, dass man dann sagt, okay, bei dem Regisseur, den nehme ich jetzt für alles. Weil der ist ja auch für die Justice League Filme dann verantwortlich. Und das finde ich dann ein bisschen, das wäre dann schlauer gewesen zu sagen, wir lassen immer mal jemand anderen ran. Wie ihr vielleicht zwischendurch gemerkt habt, war unsere Audioqualität dieses Mal nicht ganz auf der Höhe. Wir hatten leider ein, zwei Handys neben dem Mikro liegen und deswegen hat das alles immer wieder ein paar Störsignale mit sich gebracht. Und unser Equipment hat uns leider am Ende auch den Dienst versagt. Deswegen gibt es auch kein sauberes Outro von uns allen. Aber in diesem Sinne nur von mir. Bis zum nächsten Torfhofer Podcast.